schon an vorne, wenn du die Erzwingung draus machst. Ja. Wir treffen uns einfach davor dann vorne sozusagen und gehen dann irgendwie. Nee, hier vor dem Haus, wir gehen dann zusammen rein. Okay, wir fangen gleich an. Ja, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung mit dem Titel Das Jahr 1989 und seine Bedeutung für die Linke. Die Veranstaltung wird organisiert von Platypus in Kooperation mit dem SDS der Uni Frankfurt. Für die Platypus, also wo ich auch Mitglied bin, noch nicht kennen. Wir sind eine internationale Studierendenorganisation, die 2007 in Chicago gegründet wurde und dort aus den Anti-Irak-Kriegsprotesten hervorgegangen ist. Und Platypus gibt es inzwischen in mehreren Ländern, also wir haben Treffer in Griechenland, England, Polen, im Kosovo, den USA und in Kanada unter anderem. Und unser Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, angesichts der gegenwärtigen Marginalität der internationalen Linken, eine kritische Auseinandersetzung über deren Geschichte zu fördern und zu organisieren, weil wir glauben, wie auch unser Wahlspruch, die Linke ist tot, lange lebe die Linke, ausdrückt, weil wir davon ausgehen, dass das Unvermögen der heutigen Linken, sich ihrer eigenen Geschichte, ihrer Fehler und Niederlagen bewusst zu werden, eines der zentralen Hindernisse für gegenwärtige linke Politik darstellt. Und aus diesem Grund organisieren wir unter anderem Podiumsdiskussionen wie die heutige, die übrigens in diesem Monat auch mit dem gleichen Thema noch in New York und in Krakau stattfinden wird. Alle drei Veranstaltungen werden dann auch Ende Februar auf unserer Website media.platypus1917.org nochmal anzuhören sein, wer sich für die anderen Diskussionen auch interessiert, die jetzt in New York und Krakau stattfinden. Und ansonsten geben wir monatlich eine Zeitschrift heraus, die Platypus Review, die als Diskussionsmedium dienen soll, wo verschiedene linke Perspektiven zu Wort kommen. Und die kann da hinten kostenlos mitgenommen werden. An unserem Tisch. Dort gibt es auch einen Reader von uns, der gegen eine Schutzgebühr von 50 Cent erworben werden kann. Und ansonsten bieten wir regelmäßig Lesekreise an über die Geschichte des Marxismus. Und jetzt in den Ferien bieten wir einen Lesekreis an zum Thema Marxismus und Feminismus, jeden Dienstag 17.30 Uhr hier im Studierendenhaus. Wir haben noch drei Sitzungen, das heißt, wer jetzt noch dazu stoßen mag, ist herzlich willkommen. Genau. Und jeden Donnerstag treffen wir uns während dem Semester am Campus Westend, IG Farbenhaus, zu unserer Coffee Break, wo wir eine offene Diskussion über die Linke ermöglichen wollen. Gut, soviel zu uns. Ich würde dann sagen, dass wir gleich in die Diskussion starten. Ich würde jetzt kurz die Referenten vorstellen und nochmal den Ankündigungstext vorlesen. Und dann können wir auch direkt loslegen. Also, ich fange an mit Patrick Köbele, der hier in der Mitte sitzt. Patrick Köbele ist 53 Jahre alt, von Beruf IT-Berater. 1977 Eintritt in die SDAJ, 1978 in die DKP, heute deren Vorsitzender. Laut Neue Ruhr-Zeitung Essener Bürger mit den meisten Nennungen im Verfassungsschutzgericht. Dann ganz außen Dr. Stefan Bollinger, Jahrgang 1954. In Berlin, DDR geboren, Studium der Philosophie, Geschichte, Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin, Forschung zur DDR und deutschen und osteuropäischen Geschichte, zur Arbeiterbewegung und neuen sozialen Bewegungen, 1990 abgewickelt, seitdem in der Privatwirtschaft und der Erwachsenenbildung. Lehraufträge am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin. Einer der Organisatoren der zweiten Wissenschaftskultur, ehrenamtlicher stellvertretender Vorsitzender Helle Panke e.V. Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Mitglied der Historischen Kommission beim Parteivorstand der Partei Die Linke. Und Publikation. Langsam, ne? Okay. Entschuldigung. Publikationen zum Thema unter anderem Das letzte Jahr der DDR, Berlin 2004, Die DDR war anders, soziokulturelle Einrichtung der DDR mit Fritz Wilmer, Berlin 2002, Lenin, Träumer und Realist, Berlin 2006. Und neben mir Gerd Wetschent, Jahrgang 1958, studierte Bauingenieurwesen und Betriebswirtschaft, gegenwärtig freier Journalist und Buchautor, schreibt hauptsächlich für die deutsche Linkspresse. 1990 bis 92 Mitglied in der Initiative für eine vereinigte Linke, einer der wenigen politischen Gruppierungen, die den Anschluss der DDR an die Bundesrepublik ablehnte. Seit Mitte der 90er Jahre Theoriearbeit im Rahmen der Krisis- bzw. Exit-Gruppe. So, jetzt noch kurz der Ankündigungstext und dann legen wir los, bitte. 2014 jährten sich die Revolution von 1989 im ehemaligen Ostblock, der sogenannte Herbst der Völker, zum 25. Mal. Für die heutige Generation junger Erwachsene sind die Sowjetunion, der Ostblock und der Kalte Krieg zu bloßen Begriffen aus den Geschichtsbüchern geworden. Im Allgemeinen wird 1989 als der entscheidende Abschluss des Kalten Kriegs zwischen Kapitalismus und Kommunismus betrachtet, aus der erstere als Sieger hervorging, womit das Ende des politischen Marxismus besiegelt wurde. Planwirtschaft und Kollektivierung der Produktionsmittel wurden als Grund des Versagens der Sowjetunion und ihrer Satellitenstaaten ausgemacht und aufgrund ihrer totalitären Regierungen wurde die Möglichkeit der Herrschaft der Arbeiterklasse überhaupt in Frage gestellt. Außerdem scheint die Fähigkeit der Linken, sich eine Überwindung des Kapitalismus und eine klassenlose Gesellschaft vorzustellen, durch den Untergang des Kommunismus im Osten zutiefst beschädigt worden zu sein. Da diese Geschehnisse nun scheinbar Geschichte geworden sind, kann und muss die Auswirkung von 89 wieder überdacht werden. Die Platypus Affiliated Society möchte dieses 25-jährige Jubiläum nutzen, um herauszufinden, in welcher Art und Weise die Umbrüche von 89 die Gegenwart beeinflussen. Wir fragen, welche Bedeutung hatte das Jahr 1989 in seinem historischen Kontext und wie wirkt es sich auf die heutige Linke und ihre Politik aus? Und ich habe noch was vergessen, die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem SDS der Uni Frankfurt statt und Dani vom SDS möchte noch kurz was darüber sagen. Und Unterstützung natürlich vom Aster und der Fachschaft des FP03. Ja, ich fasse ganz kurz, dass wir gleich die spannende Diskussion hören werden. Ich bin Daniel vom SDS Frankfurt. Wir freuen uns, dass wir die Kooperation zu dem Panel mit Platypus machen können. Wir sind der Studierendenverband der Linken, ein Zusammenschluss von Studierendengruppen in ganz Deutschland. Falls ihr Interesse an unserer Arbeit habt oder auch bei uns mitmachen wollt, könnt ihr euch hier, ich gebe eine Kontaktliste rum, einfach eintragen. Also werdet ihr auf einen öffentlichen Verteiler aufgenommen, wo ihr über unsere Veranstaltung und wöchentlichen Treffen auf dem Laufenden gehalten werdet. Danke. Gut, dann übergebe ich das Wort an Gerd Wetschent. Oh. Ja. Jetzt müssen die Ersten sein. Kriegen wir das hier groß? Gut. Der real existierende Sozialismus war nicht die gegenüber dem Kapitalismus fortgeschrittene Gesellschaftsordnung, als die er sich selbst verstand. Geht's jetzt? Gut. Im Jahre 1917 wurde im Russischen Reich ein bankrottes, äußerst repressives Regime hinweggefegt. Ein rückständiges Feudalreich konnte unter Führung der Bolschewiki in wenigen Jahrzehnten industrialisiert und alphabetisiert. Ein vergleichsweise vorbildliches Gesundheits- und Sozialwesen installiert werden. Solche Modernisierungsregimes, in denen zu spät versuchten, den Vorsprung der westlichen Industrienationen aufzuholen, gab es im 20. Jahrhundert viele. Darunter auch solche, die überhaupt keine sozialistischen Ziele verfolgten. Als Beispiel möchte ich hier nur die Indische Union nennen. Die Sowjetunion und die mit ihr verbündeten Staaten definierten sich durchaus als Alternative zum kapitalistischen System. Was auf merkwürdige Weise dadurch konterkariert wurde, dass ein grundlegender Bruch mit dem System der bürgerlichen Ökonomie, mit Kapital, Grundeigentum, Lohnarbeit, Staat, auswärtigem Handel und Weltmarkt im osteuropäischen Sozialismusmodell nie erfolgte. Industrie- und Agrarproduktion funktionierten weiterhin nach dem kapitalistischen Prinzip abstrakter Arbeitskraftverausgabung. Die Grundkategorien der kapitalistischen Ökonomie, Lohn, Preis und Profit, wurden unverändert in die sogenannte politische Ökonomie des Sozialismus übernommen. Der russische Revolutionär Lenin, dem die realsozialistische Ökonomie entscheidende Anregungen verdankte, pries in seinem Werk Staat und Revolution nicht umsonst den Beamtenapparat der Deutschen Post als Vorbild für eine zu schaffende sozialistische Volkswirtschaft. Der vermeintliche Fortschritt in Richtung einer klassenlosen Gesellschaft war in Wirklichkeit ein Rückgriff auf den frühen, merkantilistisch strukturierten Kapitalismus, der durch massive Eingriffe des Staates in die Privatwirtschaft geprägt war. Dem realsozialistischen Staatenbündnis in Osteuropa gelang es freilich ebenso wenig, den Vorsprung westlicher Industrienationen aufzuholen, wie die Mehrzahl der anderen zu Spätkommer im Süden. In den 1970er Jahren war klar, dass der Vorsprung des Westens nicht schrumpfte, sondern sich stetig vergrößerte. In diesem Moment war der Realsozialismus wirtschaftlich gescheitert. Dass das Leben in den osteuropäischen Modernisierungsdiktaturen zumindest in der Anfangsphase durchaus nicht dem entsprach, was sich viele unter einer antikapitalistischen Gesellschaft vorstellen, muss hier sicherlich nicht betont werden. Den russischen Bolschewiki war nach 1917 der Zugang zum Weltmarkt erst einmal versperrt. Sie hatten bei keinem westlichen Unternehmen Kredit. Sich über die Ausplünderung von Drittweltstaaten zu finanzieren, wie im Kapitalismus bis heute noch üblich, verbot sich aus ideologischen Gründen, war außerdem auch rein praktisch nicht machbar. Das Modernisierungsprojekt konnte sich also nur auf Kosten der eigenen Bevölkerung, zumeist Bauern, erfolgen. Der Arbeitszwang sibirischer Straflager hatte nun durchaus seine Entsprechung in dem Terror frühkapitalistischer Regimes, die die enteignete und vertriebene Landbevölkerung gnadenlos in Banjos, Zucht- und Arbeitshäuser pferchte und so das heutige Industrieproletariat überhaupt erst schuf. Das liberale britische Bürgertum entledigte sich seiner überflüssigen Armutsbevölkerung in dieser Zeit durch Deportation von Arbeitssklaven zuerst nach Nordamerika, dann nach Australien. Noch bis in die 1950er Jahre war Französisch-Guyana eine berüchtigte Sträflingskolonie. Und die Arbeit von Gefängnisinsassen ist noch heute in den USA ein bedeutender und äußerst profitabler Wirtschaftszweig. Die heute weitgehend verdrängte diktatorische Durchsetzungsphase des Kapitalismus reicht vom Robespierres Wohlfahrtsausschuss über das Zäsarentum beider Napoleons, von dem durch Bismarck geschaffene wilhelminischen Obrigkeitsstaat bis hin zum absoluten Gipfel eines menschenverachtenden Regimes unter Adolf Hitler. Der entscheidende Unterschied zwischen den entwickelten kapitalistischen Staaten des Westens und ihren osteuropäischen Stiefkindern bestand darin, dass letztere es nicht geschafft hatten, aus der diktatorischen Anfangsphase der Moderne herauszukommen, was aber keine politischen, sondern in erster Linie wirtschaftliche Ursachen hatte. Die zum Teil durchaus pro-westlichen Modernisierungsregimes, die sich nach der Entkolonialisierung Mitte des 20. Jahrhunderts in den Staaten des Südens etablierten, brachten übrigens häufig die obskursten Figuren an die Macht, deren Menschenrechtsverletzungen ganze Bibliotheken füllen könnten. Diese Regimes wurden von den westlichen Menschenrechtsaposteln im Regelfall erst zur Kenntnis genommen, als es im Zusammenhang mit dem Durchmarsch des Neoliberalismus galt, die aus westlicher Sicht ineffizienten Diktaturen zu verschlanken, effizienter zu gestalten, was häufig in sozialen Katastrophen bis hin zum Zusammenbruch des jeweiligen Staates mündete. Weshalb ist also der osteuropäische Sozialismus ökonomisch gescheitert? Die gängigen Erklärungsmuster, Ineffizienz, ausufernde Bürokratie, fehlende Motivation greifen zu kurz. In Modernisierungsdiktaturen wird der Binnenmarkt rein administrativ ausgeschaltet, um in einer Aufbauphase dem Druck äußeren Weltmarktkonkurrenz standhalten zu können. In dieser Phase kann eine Industrie aufgebaut, die erforderliche Infrastruktur geschaffen, erforderliche Arbeitskräfte ausgebildet und diszipliniert werden. Gelingt es so, ein entsprechend hohes Produktivitätsniveau zu erreichen, wird die staatliche Regulierung schrittweise abgebaut und die nationalstaatliche Wirtschaft kann in den Weltmarkt integriert werden. Das Problem: Jeder Newcomer muss mit immer höherem Kapitaleinsatz einsteigen, um diesen Anschluss zu erreichen. Im Falle Osteuropas erwies sich der ökonomische Vorsprung des Westens als nicht mehr aufholbar. Der Binnenmarkt musste auch nach Abschluss der Aufbauphase weiter gegen die ausländische Konkurrenz abgeschottet bleiben. Exportprodukte in großem Umfang staatlich subventioniert werden. Die Wirtschaft ging in eine Phase der Stagnation über. Das von den stärkeren westlichen Ökonomien erzwungene Missverhältnis zwischen Import- und Exportpreisen stürzte die osteuropäischen Wirtschaften in eine Schuldenkrise. Man war auf westliche Kredite angewiesen und damit politisch erpressbar. Der des Antikommunismus gewiss unverdächtigte Professor Georg Fühlbert hat kürzlich in der Tageszeitung Junge Welt sehr richtig geschrieben, Es sei ein alter Hut, dass er sich bei der Sowjetunion und ihren Verbündeten um Projekte nachholender Industrialisierung gehandelt habe und meinte, unter Bezug auf Marx, Engels und Rosa Luxemburg, ebenfalls sehr richtig, dass Gesellschaften, die die erforderliche Dynamik nicht aufbrächten, unweigerlich eine Beute des Kapitalismus würden. Dies ist erfolgt. Die entwickelten kapitalistischen Mächte steckten in den 1970er Jahren nun ebenfalls in einer Krise. Der bis dahin die Weltwirtschaft dominierende Keynesianismus, also die Erzeugung von Wirtschaftswachstum auf der Basis von Staatsverschuldung, war an seine Grenzen gestoßen. Die durch das Wirtschaftswachstum gerierten Mehreinnahmen an Steuernrechten für eine Rückzahlung der Kredite samt Zinsen nicht mehr aus. Die Staatsverschuldung stieg und eine Inflation grassierte. Der Übergang zur Ideologie des Neoliberalismus war eine folgerichtige Krisenreaktion des Westens. Die neoliberal erzwungene Deregulierung, das heißt Rückzug des Staates aus der Wirtschaft, Abbau staatlicher Infrastruktur und Exekution eines Programms sozialer Grausamkeiten, führte nicht nur zu einer Verarmung immer größerer Bevölkerungsgruppen in den westlichen Staaten selber. Ihre weltweite Durchsetzung mithilfe internationaler Organisationen wie IWF und Weltbank rief in den Ländern des Südens schon vor 1989 eine Welle grassierender Armut hervor, die inzwischen schon apokalyptische Ausmaße erreicht hat. Robert Kurz beschrieb im Jahre 1991 das Einknicken des Ostens vor seinen westlichen Gläubigern als soziale und ökonomische, theoretische und praktische Kapitulation gewaltigen Ausmaßes. Der soziale Absturz der Bevölkerung Osteuropas war mit dieser Kapitulation vorprogrammiert, und zwar unabhängig davon, ob es sich bei den nach 1989 als frei gefeierten Wahlen konservative, liberale oder sozialdemokratisch gewendete Ex-Kommunisten durchsetzten. Die Spielräume der jeweiligen Regierung gingen in jedem Fall gegen Null. Der anhaltliche wirtschaftliche Stagnation hatte zuvor auch in Osteuropa eine Generation von Wirtschaftsfunktionären hervorgebracht, die ihr Heil in der Durchsetzung der Doktrin des Neoliberalismus suchte und fand. Der ehemalige Elektriker und Gewerkschaftsfunktionär Lech Walesa akzeptierte in Verhandlungen mit der neoliberal gewendeten polnischen Nomenklatura bereits im April 1989 massive Lohneinbußen. In der Sowjetunion hatte der Ökonom Vitali Nasjul schon sehr früh eine Umgestaltung der sowjetischen Wirtschaft nach dem Vorbild des Putschistenregimes Pinochet in Chile vorgeschlagen. Nach seiner Machtergreifung im August 1991 oblag es dem ehemaligen Moskauer Parteichef Boris Jelzin, diese Umgestaltung auf dem Territorium Russlands in Angriff zu nehmen. Als sich im russischen Parlament ernsthafter Widerstand gegen den von Jelzin brutal durchgesetzten Kurs neoliberaler Wirtschaftsreform und krimineller Privatisierung formierte, ließ dieser am 3. Oktober 1993 von seinen Truppen das Parlamentsgebäude zusammenschießen. Der weiteren Politik sozialer Grausamkeiten stand danach nichts mehr im Wege. Das in Osteuropa exekutierte Programm neoliberaler Reformen konnte nur in einem Desaster enden. In Russland beispielsweise betrug die Industrieproduktion im Jahre 2000 nur noch 57% des Standes von 1990. In der Ukraine sank in den 1990er Jahren das Bruttosozialprodukt auf 40% des Standes von 1989. Zeitgleich halbierte sich die Agrarproduktion. In Polen brach allein im Jahre 1990 die Industrieproduktion um ein Viertel ein. In der Tschechoslowakei, Bulgarien und Rumänien passierte das ein Jahr später. Ungarn verlor 1952 ein Fünftel seiner Industriekapazität. Insgesamt sank die Industrieproduktion in Osteuropa zwischen 1990 und 1993 um 40-70%. In Bulgarien schrumpfte die Zahl der unselbstständig Beschäftigten in den 1990er Jahren um 54%, in Rumänien um 46%, in Tschechien und der Slowakei um 39%, in Ungarn um 35%, in Polen um 16%. Auch auf dem Territorium der DDR, einst Vorzeigeökonomie und Schaufenster des osteuropäischen Sozialismusmodells, schrumpfte die Industriekapazität Anfang der 90er Jahre um etwa 70%. Die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften verloren allein in den Jahren 1990 bis 2000 etwa 90% ihrer Beschäftigten. Sofort. Als Folge sinkender Geburtsrate und Abwanderung in den Westen haben die meisten ostdeutschen Städte seit 1990 ein Drittel ihrer Bevölkerung eingebüßt. Die im Jahre 1990 von einem gewissen Helmut Kohl prophezeiten blühenden Landschaften gibt es allerdings wirklich. In der Uckermark und Vorpommern blühen die Landschaften, aber fast ohne Menschen. Was kommt nun nach dem neoliberalen Desaster? Ein Rückkehr zur kreditfinanzierten Wohlfahrtsstaat sozialdemokratischer Prägung oder zum etatistisch strukturierten Modernisierungsdiktatur jedenfalls nicht. Schon der Aufstieg des Marktradikalismus war eine Krisenreaktion auf den gescheiterten Keynesianismus. Und auf der verbrannten Asche gescheiterter Modernisierungsprojekte ist ein Neubeginn unter kapitalistischen Vorzeichen schlicht nicht möglich. Da die Krise permanent fortschreitet und eine systemkonforme Lösung aus dem Dilemma nicht in Sicht ist und auch nicht in Sicht sein kann, tobt sich die Verzweiflung von bereits aussortierten und unmittelbar vom sozialen Absturz bedrohten Bevölkerungsgruppen derzeit in nationalistischen und rassistischen Exzessen sowie in Ausbrüchen religiösen Wahns aus. Unübersehbar ist eine zunehmende Entsolidarisierung sowie eine drastische Zunahme von Verteilungskämpfen entlang ethnischer und/oder religiöser Zuordnung. Eine weitere Krisenreaktion ist denkbar in Form eines von westlichen Eliten installierten staatsterroristischen Endzeitetatismus, der die derzeitige Entwicklung aber nur aufhalten, keineswegs stoppen kann. Nun plädiere ich jetzt keineswegs dafür, jetzt mit den Händen in der Hosentasche daneben zu stellen und zuzugucken, wie der Kapitalismus vor sich hin kollabiert. Gegen die barbarischen Zumutungen des fortschreitenden westlichen Staatsterrorismus und der auf uns zurollenden Welle von Chaos und Gewalt Zerfall gesellschaftlicher Strukturen ist natürlich Widerstand angesagt. Ziel der Linken kann aus meiner Sicht nur eine solidarische Gesellschaft sein, frei sowohl von den stummen Zwängen kapitalistischer Verhältnisse oder aber repressiver Notstanddiktaturen. Wie eine solche anzustrebende Gesellschaft errichtet werden kann, vermag ich nicht zu sagen. Eins möchte ich aber klarstellen: Die Gesetze der kapitalistischen Warenproduktion sind keine Naturgesetze und daher prinzipiell aufhebbar. Eine Alternative zum ewigen Weiterwursteln im kapitalistischen Jetzt oder einen Absturz in die Barbarei ist daher möglich. Ja, vielen Dank, Gerd. Dann übergebe ich das Wort jetzt an Patrick Köbel. Ja, ich habe ja die Aufgabe gekriegt, in 10 Minuten zu 5 Fragekomplexen zu sprechen. 5 Minuten länger. Eine Viertelstunde. Ja, da könnt ihr mir auch mal vorher sagen, das wäre ja hilfreich, aber wir kriegen das hin. So, also zu 5 Fragekomplexen zu sprechen, zu denen man, glaube ich, zu jedem sicherlich eine halbe Stunde bis eine Stunde machen könnte. Ich mache es trotzdem thesenhaft die kürzer und will damit auch eine streitbare Grundlage sicherlich auch zu den Positionen von Gerd unter anderem legen. Erster Fragekomplex: Welche geopolitischen Auswirkungen hatte 1989? Die Sowjetunion wurde in der Krise des Imperialismus geboren. Kann die Zeit nach ihrem Untergang als Rekonstitution des Imperialismus betrachtet werden? Meine Antwort: 89 war eine Niederlage für die Menschheit in ihrer Gesamtheit. Das lässt sich festmachen, dass 89 den Imperialismus insofern befreit hat, dass er seine innerimperialistischen Widersprüche heute wieder mit Krieg, Zerstörung austrägt. Und insofern hat mit der Niederlage der Menschheit von 89 eine Zeit neuer imperialistischer Kriege begonnen, die wir jetzt zum Beispiel in der Ukraine erleben. Dort geht es um die Eingrenzung Russlands durch die EU und den US-Imperialismus. Und das kann die Gefahr eines Krieges in Europa, das ist schon ein Krieg in Europa, aber das kann die Gefahr der Eskalation mit sich bringen. Nicht allein die Friedensfrage war aber ein Ergebnis der Niederlage der Menschheit von 1989, sondern durchaus auch die Gefahr, die sich aus der Unterentwicklung großer Teile der Menschheit ergeben und der neokolonialen Unterdrückung von Teilen der Menschheit. Denn 89 oder die Zeit des realen Sozialismus hat bei alledem, dass er am Ende an seiner eigenen Schwäche gescheitert ist, doch die Grundlage für die Befreiung aus dem kolonialen Joch für viele Völker gelegt. Das wird heute zurückgedreht. Und das Dritte ist, das ist mir nochmal durch den Kopf gegangen, ich war 1981 bis Mitte der 80er Jahre beschäftigt bei Daimler-Benz, habe dort meine Lehre in Untertürkheim gemacht, war Vorsitzender der Jugendvertretung. Das war die Zeit, des großen Kampfes der IG Metall um die 35-Stunden-Woche. Das war eine Zeit, wo wir das Gefühl hatten, dass es in diesem hochentwickelten kapitalistischen Land Bundesrepublik sowas wie ein nahezu ausgeglichenes Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit gibt. Und das war die Zeit, wo jeder, übrigens auch sozialdemokratische Gewerkschafter, immer gesagt haben, man spürt doch, dass bei uns in diesem Land die DDR als unsichtbarer Tarifpartner mit am Tisch sitzt. Das heißt, die Existenz der DDR und des realen Sozialismus hat auch für die Arbeiterklasse in den hochentwickelten kapitalistischen, imperialistischen Ländern einfach das Kräfteverhältnis verändert. Insofern würde ich den zweiten Teil der Frage nicht so beantworten, dass nach dem Untergang 89 es zu einer Rekonstitution des Imperialismus gekommen ist. Denn Imperialismus hat es durchgängig gegeben, aber die Existenz des realen Sozialismus hat ihn im Wesentlichen dazu gezwungen, seine innerimperialistischen Konflikte nicht mit Waffengewalt, nicht mit Kriegen, mit wenigen Ausnahmen auszutragen, hat ihn deswegen tatsächlich zu einer gewissen Phase des Verzichts auf Gewaltanwendung gezwungen, hat allerdings damit auch die Illusionen bei den Kommunisten geschürt, dass er deswegen friedensfähig geworden sein hätte können, was er natürlich nicht geworden ist. Der Imperialismus kann nicht friedensfähig werden, aber er kann gezwungen werden, bei entsprechendem Kräfteverhältnis eben aus die Austragung seiner Konflikte mit Gewalt zu verzichten. Zweiter Fragekomplex. Welche Auswirkungen hatte 1989 auf die internationale Linke? Naja, es war wahrscheinlich allen klar, dass es die Kommunistinnen und Kommunisten wie mich, die sich mit der Existenz des realen Sozialismus identifizierten, ziemlich in die Scheiße reiten würden. Das war vorauszusehen. Erstaunlich war aber auch, dass das nicht nur zu einer Krise der Kommunisten geführt hat, sondern es hat letzten Endes auch zu einer Krise des Reformismus geführt, den man vor allem in der hochentwickelten BRD daran festmachen kann, dass vor allem der organisierten Arbeiterbewegung, der Gewerkschaftsbewegung, jegliche Perspektive über den Kapitalismus hinaus fast verloren gegangen ist, was zwangsläufig zu einer Sachzwangpolitik und was leider in diesem Land zu dem gefährlichen Erscheinung einer Standortpolitik führt, das heißt zu einer Entwaffnung der Arbeiterbewegung um den proletarischen Internationalismus, was aber eine ganz gefährliche Ausgangsgrundlage für die weitere Entwicklung ist, weil es nämlich in Paarung mit der Illusion der Sozialpartnerschaft letzten Endes dazu führt, dass die Arbeiterbewegung dieses Landes Gefahr läuft, sich für die Interessen der Herrschenden dieses Landes einspannen zu lassen, vor allem auch was die internationalen Kräfteverhältnisse angeht. Und das sieht man momentan natürlich in der Krise sehr deutlich, weil es natürlich tatsächlich eine Identifikation von Teilen der Arbeiterbewegung mit der imperialistischen Politik der wahrhaft Herrschenden in diesem Land gegenüber zum Beispiel auch der Peripherie in Europa gibt. Dritter Fragekomplex: Kamen diese Revolutionen von rechts und von links? Da geht es natürlich um die Frage, sind diese Revolutionen entstanden, weil sie von außen gesteuert worden sind? Sie sind natürlich nicht nur entstanden, weil sie von außen gesteuert worden sind. Niemals entstehen Revolutionen nur von außen gesteuert, sondern sie sind natürlich zustande gekommen, weil es tatsächlich eine wachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung der sozialistischen Länder und auch in großen Teilen der Arbeiterklasse gab. Und die war mit Sicherheit auch in vielen Teilen berechtigt. Das Problem, und das erleben wir aber heute bei allen, was sich dann irgendwie bunte Revolution, grüne, orangene oder sonst was Revolution nennt, dass es regelmäßig den herrschenden imperialistischen Kräften dann gelingt, eine vorhandene Unzufriedenheit zu instrumentalisieren für die Beseitigung von entweder antiimperialistischen oder nicht mit dem Imperialismus spielenden Regimen oder damals eben für die Beseitigung des realen Sozialismus. Das heißt, für mich waren diese Prozesse unter dem Strich Konterrevolutionen. Das heißt aber nicht, dass die einzelnen Handelnden sich dessen bewusst waren oder dass die einzelnen Handelnden konterrevolutionäre gewesen gewesen wären, aber sie haben objektiv im Endeffekt so gewirkt. Ich mache das auch mal deutlich an Dingen, die ich selber erlebt habe. Ich stand beim 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik als damaliger Bundesvorsitzender der SDJ noch auf der Ehrentribüne. Ich hatte tatsächlich die Hoffnung, auch von der Stimmung, dass es in dem Moment noch möglich wäre, diese DDR zu halten, auch als einen sozialistischen Staat. Da habe ich Illusionen gehabt. Die Illusionen sind mir am Abend aber auch schon etwas deutlich geworden. Am Abend war ich auch im Palast der Republik. Und als Gorbatschow reinkam, sind alle auf ihn zugestürmt und waren ganz happy, dass man jetzt Gorbi die Hand geben konnte. Ich war mir noch nicht völlig bewusst darüber, aber ich bin heute froh darüber, dass ich nicht hingestürmt bin. Weil aus der heutigen Sicht ich ganz eindeutig sagen muss, Gorbatschow war nichts anderes als ein Verräter. Natürlich mit der Fragestellung, wie kann ein Verräter an die Spitze der Kommunistischen Partei der Sowjetunion kommen? Das ist tatsächlich eine aufzuarbeitende und noch nicht aufgearbeitete Frage, weil ich tatsächlich auch glaube, dass die Parteifrage bei der Zerschlagung des realen Sozialismus eine fundamentale Rolle spielt. Es ist ganz eindeutig so, dass die kommunistischen Parteien ihre Avantgarde-Rolle in dieser Situation verloren hatten und dass das letzten Endes den Weg aufgemacht hat, für die Zerschlagung des realen Sozialismus. Damit kann ich die erste Frage auch beantworten. Was war der real existierende Sozialismus? Aus meiner Sicht war es Sozialismus. Dieser Sozialismus war am Ende zu schwach, sonst wäre er nicht gescheitert, weil man kann dem Imperialismus nicht vorwerfen, dass er es als seinen Job betrachtet, den Sozialismus zu beseitigen. Aber wenn ich mir andererseits dann sage, was dieser am Ende zu schwache Sozialismus in der Zeit seiner Existenz für die Menschheitsentwicklung mit sich gebracht hat, in der Friedensfrage, in der Frage der Befreiung von Kolonien, in der Frage Kräfteverhältnis zugunsten der Arbeiterklasse in den kapitalistischen Ländern verändern, dann kann ich nur sagen, dann freue ich mich tatsächlich auf einen starken Sozialismus. Und ich muss sagen, ich bereue bis heute nicht, dass ich in der Zeit meiner politischen Tätigkeit an der Seite dieses realen Sozialismus gestanden habe. Da haben wir Fehler gemacht als DKP, wie man manchmal als Boxer Fehler macht, wenn man in der Ecke des Rings gedrängt wird und dann nur noch um sich schlägt. Wir haben sicherlich auch oftmals aus Scheiße Gold gemacht, wenn wir über den realen Sozialismus geredet haben. Aber es ändert nichts dran, dass deutsche Kommunisten aus meiner Sicht an keiner anderen Seite hätten stehen können als an der Seite der Deutschen Demokratischen Republik und der anderen sozialistischen Länder. Bei alledem, dass wir diese solidarische Haltung heute natürlich als Grundlage nehmen müssen, um aufzuarbeiten, was waren alles die Fehler. Es gab den Fehler der Partei. Es gab den Fehler, dass man es nicht geschafft hat, ein anderes Wertesystem zu vermitteln und sich deswegen auf den Kampf mit dem Kapitalismus auf dem Bereich eingelassen hat, wo er immer besser ist. Das ist nämlich die Konsumgesellschaft. Und es gibt sicherlich eine Reihe von ganz dramatischen Dingen, die dazu geführt haben, dass man die Masseninitiative verloren hat. Aber das ändert nichts dran, dass ich auf der Seite des realen Sozialismus stehe und deswegen auch stolz bin. Danke. Ja, vielen Dank, Patrick. Und jetzt Stefan, bitte. Ja, der Vorteil natürlich ist, dass wir uns hier nicht so ganz abgestimmt haben, wie wir vorgehen wollen. Ich will mal so ein bisschen unseren Fokus richten auf den Umbruch in der DDR und die Einordnung. Ich will das versuchen, mal so in 5, 6 Thesenartigen, ich ziehe zum Jahr ran, thesenartigen Überlegungen darzustellen und vielleicht, wenn die Zeit noch reicht, dazu ein kleines Fazit zu erstellen. Als Historiker neige ich natürlich dazu, in den Kalender reinzugucken. Heute ist der 6. Februar. Heute haben in Bonn die Ministerialbeamten vor 25 Jahren noch hart arbeiten müssen. Am nächsten Morgen findet eine Kabinettssitzung statt, auf der beschlossen wird, dass die Bundesregierung einen Kabinettsausschuss Deutsche Einheit bilden wird. Die Zeit einer längerfristigen Beobachtung und sukzessiven Vorbereitung einer massiven Einflussnahme auf die Prozesse, die sich in der DDR, dem Versuch der dortigen Reformierung dieser Gesellschaft, vollzogen hat, durch eine eigene bundesdeutsche Aktivität nun selbst in die Hand zu nehmen, ist abgeschlossen. Dies ist im Prinzip ein Prozess, der spätestens am 8. November mit der Regierungserklärung Kohls begonnen hat, der über den 10-Punkte-Plan, den Besuch in Dresden gegangen ist. Und nun wird das in praktische Dinge gegossen. Das gibt natürlich die schöne Losung. Wir bieten euch eine Wirtschafts- und vor allem eine Währungsunion an, die unmittelbar Einfluss nimmt auf die Stimmung in der DDR. Es ist also im Prinzip spätestens hier das Ende einer eigenständigen Entwicklung in diesem letzten Jahr der DDR, die mit einem demokratischen Aufbruch, mit runden Tischen, mit vielen basisdemokratischen Aktivitäten verbunden war, aber die zunehmend nun unter die Ägide bundesdeutscher großzügiger Angebote gerät. Zweitens muss man natürlich auch sehen, dass fast gleichzeitig ein anderer Prozess stattfindet, der diese bundesdeutsche Entscheidung erst ermöglicht hat. Am 26. Januar ist in einem engeren Führungskreis des Moskauer Politbüros beraten worden, wie die Sowjetunion sich gegenüber den Prozessen in Deutschland zu verhalten hat. Und die Entscheidung, die fällt, ist dann ziemlich eindeutig. Wir werden uns dort nicht für innerhalb der DDR engagieren können. Im Prinzip eine Konsequenz der Verabredung, die man gut einen Monat zuvor mit den Vereinigten Staaten und Malta getroffen hat. Hans Modo, dem DDR-Ministerpräsidenten, wird dies am 30. Januar eröffnet. Und er hat dann die zweifelhafte Aufgabe, zurückzufliegen mit einem Programm Deutschland einig Vaterland und seine Koalitionsregierung auf einen solchen Weg einzuschwören. Die Einzigen, die sich dieser Entwicklung verweigern, sind die Genossen der Vereinigten Linken. Die sagen also, das ist mit ihnen zusammen nicht zu machen. Es zeigt sich, dass die Sowjetunion in ihrer eigenen Krisensituation, wir reden ja auch, wenn wir über eine DDR-Krise reden, die einige Besonderheiten hat, oder generell über eine Krise Osteuropas, für sich als Großmacht eine Entscheidung getroffen hat. Als Großmacht kennt man keine Freunde, man kennt Interessen. Der alte Spruch gilt also offenbar auch für Leute, die irgendwo noch so ein rotes Parteibuch in der Tasche hatten formalerweise. Und so entscheidet man. Man hofft auf westliche Zugeständnisse, man hofft auf westliche Kredite, um Wirtschaftsreformen in Gang zu setzen, deren Ausgang, das ist hier heute schon angedeutet worden, dann doch in eine etwas andere Richtung gehen wird, als das 5 Jahre zuvor versprochen wird. Also über den Realsozialismus dritter Gedanke und erst recht die DDR zu diskutieren, muss diese internationalen wie auch die Besonderheit der deutsch-deutschen Beziehungen berücksichtigen, mitdenken. Der Realsozialismus ist sicherlich, auch das kann man immer wieder nur betonen, an seinen eigenen Fehlern gescheitert. Lenin hat natürlich recht, aber diese Politik hat eben auch etwas damit zu tun, dass dieser Realsozialismus, in diesem Fall die DDR, eigentlich immer vor einer doppelten Aufgabe gestanden hat. Einmal in dieser Systemauseinandersetzung zu bestehen, das hieß zunächst einmal ökonomisch und militärisch Stärke zu akkumulieren und zum Zweiten im eigenen Land dafür die Bedingungen zu schaffen, ein Volk, das sich zum Sozialismus bekennt, ihn aktiv gestaltet, auch die Möglichkeiten natürlich dafür haben muss, ihn demokratisch weiterentwickelt und von seinen Vorzügen und Errungenschaften profitiert und diese als ihre eigenen begreift und verteidigt. Profitiert haben wir. Aber die Verteidigungsbereitschaft hielt sich dann in Grenzen und der böse Erwachen kam dann etwas später. Ein vierter Gedanke. Das Problem, was in dieser Zukunftsstaat, sein demokratisch emanzipativer, aber auch materieller Anspruch einlösen wollte und daran gescheitert ist, ist dann natürlich nicht nur etwas mit den Muttermalen der alten Gesellschaft, mit den Erfahrungen und Übernahmen zu tun, auch mit den begrenzten Ressourcen. Man muss natürlich daran erinnern, dass dieser ganze Realsozialismus sich nur durchsetzen konnte im Ergebnis von kapitalistisch ausgelösten Kriegen und Krisen und allen Konsequenzen. Die machten erst den Umsturz möglich. Und auch daran muss man erinnern, es gab nationale und kommunistische Bewegungen, die diesen Prozess gefördert haben. Aber in den meisten Staaten brauchten sie die Unterstützung sowjetischer, gelegentlich auch chinesischer Bajonette und später auch Atomwaffen, um diese Macht zu behaupten. Weil es oftmals dann doch Minderheiten waren, die diesen Kampf versucht haben zu machen. Und diese Rahmenbedingungen haben natürlich die Art und Weise, wie dieser Realsozialismus aufgebaut worden ist, wie er sich strukturiert hat, wie er gestaltet worden ist, beeinflusst. Und die erheblichen Demokratiedefizite dieser Gesellschaft sind natürlich wesentlich aus diesen Ausgangsbedingungen zu erklären, sind aber nicht zu rechtfertigen. Und natürlich ist ein Sozialismus ohne Demokratie letztlich kein wirklicher Sozialismus, aber das ist natürlich trotzdem die historische Rahmenbedingung. Es sind Rahmenbedingungen einer unerbitterlichen und tödlichen Systemauseinandersetzung, die in ihren Formen variabel waren, die aber von Anfang bis Ende eben natürlich auch die Gefahr einer nuklearen Auslöschung beinhaltet hat. Es ist natürlich auch zu überlegen, dass dieser Realsozialismus, das haben meine Vorredner, glaube ich, schon kurz angedeutet, sich natürlich nicht alleine auf einem eigenen Wertesystem, auf einem eigenen System der Bedürfnisentwicklung entwickelt hat, sondern dass wesentliche Bedürfnisse dieser Gesellschaft letztlich Bedürfnisse, Ansprüche, Erwartungen, Konsumgüter, Möglichkeiten waren, die von den entwickelsten kapitalistischen Ländern realisiert worden sind. Durchaus nicht für die ganze Gesellschaft dort, aber die Maßstäbe gesetzt haben. Auch das ist, denke ich mal, ein großes Problem generell für sozialistische Entwürfe, wie weit man daraus ausbrechen kann. Fünfter Gedanke. Nicht zuletzt ist zu fragen, über welche DDR und welchen Realsozialismus wir reden wollen und müssen. Das Etikett eines Totalitarismus oder eines Unrechtsstaates wird da sicherlich kaum weiterhelfen. Es dürfte eigentlich klar sein, dass es hier eher Versuch der Bewertung, der Abwertung, des Hineinrückens in die Ähnlichkeit zum Faschismus angestrebt wird. Aber trotzdem muss man natürlich etwas genauer hingucken. Denn offenbar ist dieser Sozialismus, das zum Beispiel DDR, wir können das auch in den anderen Ostblockländern durchdeklinieren, angucken, dann stellen wir natürlich fest, dieser Kommunismus ist mit Marx zu reden nicht ein Ideal, was herzustellen ist, sondern ist ein laufender Prozess. Dann ist natürlich diese Geschichte doch etwas komplexer. Da ist unmittelbar nach dem Krieg, den Ballmärkten in Ost und West, der Versuch einer antifaschistischen Neuordnung mit Basisstrukturen, mit Spontanvereinigung der Arbeiterparteien, um die drängendsten Probleme vor Ort in dem Chaos nach dem Zusammenbruch des Naziregimes zu lösen. Und das gerät aber ganz schnell in das Fahnenkreuz der Besatzungsmächte, aller etablierten Parteien, die sich neu finden, auch der Kommunisten. Also so viel Eigenständigkeit mögt denn doch keiner. Oder geht es um die Zeiten des realsozialistischen Aufbaus eines agilen, stets stärker werdenden Minderheit im Osten Deutschlands, zum Teil durch die faschistische Niederlage bekehrt, zum Teil aus den Antifa-Schulen in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft, nun als Erbauer einer anderen Gesellschaft zurückzukehren und natürlich mit den aus den KZs und aus dem Exil zurückkehrenden Kommunisten und Sozialdemokraten, demokratischen Kräften, Intellektuellen, deren Enthusiasmus aber mit der zunehmenden Stalinisierung dieser Gesellschaft, der Partei, konfrontiert wurde. Oder geht es um die Zeit eines reformorientierten Neuanfangs der 1960er Jahre, in denen materieller Wohlstand bereits Einbeziehung aller gesellschaftlichen Klassen und Schichten mit einem neuen ökonomischen System versucht wurde zu praktizieren, eines Reformansatzes, der den Ansprüchen in ganz Europa entsprach, aber der vor allem in der DDR und in der Tschechoslowakei auch die Voraussetzung vorfand, der aber auch die Frage aufwarf, wie weit ein ökonomischer Umbau, ein Setzen auf Leistungsprinzip, auf Warenproduktion unter sozialistischen Vorzeichen, da habe ich sicherlich dann meinen Konflikt mit der Krisisgruppe und Gerd Wetschend, funktionieren kann, wenn es nicht gleichzeitig gelingt, eine entsprechende Umgestaltung auch der politischen Strukturen, demokratischer Strukturen mit entsprechender Spielräume hinzubekommen. Bekanntlich ist das in Prag mit Panzern kassiert worden, aber auch in der DDR wird das ganz schnell politisch kassiert. Oder geht es um den Realsozialismus der Folgejahre, der pragmatisch-technokratischen Wohlstandes erzeugen will, um Loyalität zu erhalten und auf eine stabile Zukunft setzt, aber praktisch zu Stagnation führt? Oder geht es eben um dieses letzte, dieses spannendste, dieses aufregendste letzte Jahr der DDR, eines Reform- und Revolutionsversuches von Bürgerbewegungen und SED-Reformern, die eine andere demokratisch-sozialistische DDR wollten, eine antistalinistische Revolution für einen demokratischen Sozialismus. Dabei war eher klar, was man nicht mehr wollte, als was man wollte. Es ging auch nicht alleine gegen einen abstrakten Stalinismus, der sicherlich in den 80er Jahren eher eine softere Form angenommen hat, der nicht mehr durch offene Repression und Terror gekennzeichnet war, aber der natürlich trotzdem weiter funktionierte mit ähnlichen Strukturen. Ich denke mal, das ist einer der Hauptprobleme, warum dieser Realsozialismus offenbar an Grenzen stoß, Strukturen eines stalinistischen oder, wie man es nicht ganz so personell bezogen gesagt werden möchte, eines administrativ-zentralistischen oder bürokratisch-administrativistischen Sozialismus mit einer allmächtigen, schlimmer allwissenden kommunistischen Partei, einem politischen Monosubjekt von Partei und Staat und Wirtschaftsmanagement mit einer sehr geringen Tiefenstaffelung, wo letztlich immer die Partei für alles verantwortlich war und die diese Macht über weite Strecken auch diktatorisch ausnutzte und Entscheidungen vom Grenzregime bis zur Verteilung von Importschienen in der obersten Zentrale führte, ein überzentralisiertes Planwirtschaftssystem, einen demokratischen Zentralismus, der von oben nach unten und nicht von unten nach oben funktioniert, also eines Mangels an Demokratie, einer überbordenden inneren Sicherheitspolitik, vor allem inneren Sicherheitspolitik, die vor allem Feinde witterte, auch bei denen, die wahrscheinlich eher für eine Verbesserung der Gesellschaft eingetreten sind, ein Krisenbewältigungsmechanismus, der eher zur Gewalt als zum Ausgleich griff. Also das muss man, denke ich mal, sich im Hinterkopf bedenken. Bekannt ist, dass das Jahr 1989 nicht zu einem gewünschten Modellwechsel, sondern zu einem Systemwechsel geführt hat, der mit dem Ende nicht nur der DDR, sondern des Realsozialismus nicht nur jenseits der Elbe, sondern in ganz Osteuropa geführt hat. Das Fazit können wir sicherlich in der Diskussion herbringen. Danke. Hört man hier vorne natürlich nicht. Besser jetzt? Das. Jetzt besser? Bitte. 1-1. Ja. Hört ihr noch was? Ja. Okay. Gut, gut, jetzt haben alle Referenten nochmal die Gelegenheit, kurz auf die Vorredner einzugehen. Gerd, möchtest du beginnen? Ja, also Hendriks Meinung, dass dort die DDR bei den bundesdeutschen Tarifverhandlungen immer mit am Verhandlungstisch gesessen hat, teile ich nicht so richtig. Es wird sicherlich ein bisschen eine Rolle gespielt haben, aber er verwechselt dort offensichtlich wirklich zwei unterschiedliche Sachen. Und zwar der Übergang vom keynesianistischen Wohlfahrtsstaat hin zur neoliberalen Politik der sozialen Grausamkeiten, die hatte schon vorher, vor 1989, eingesetzt. Allerdings war sie noch nicht in vollem Umfang durchgeschlagen. Der richtige Durchschlag, das stimmt, kam dann mit 1989. Wie gesagt, als Beginn dieser Phase würde ich 1973 in Chile ansetzen, wo ja mit militärischen Mitteln ein sozialistisches Projekt beendet wurde, um dort ein neoliberales Regime zu errichten, wobei dieses angebliche Wirtschaftswunder in Chile halt auch eine Mogelpackung war, aber müsste ich jetzt wirklich längere Ausführungen dazu machen, will ich nicht. Ja, dann zu 89, also Gorbatschow ist allen schuld, das würde ich auch so nicht sehen, weil er war schlicht und ergreifend nur eine von vielen handelnden Figuren. Und diese völlige Hilflosigkeit der nicht nur der sowjetischen, überhaupt der ganzen osteuropäischen Nomenklatura angesichts einer Wirtschaftskrise, und die Wirtschaftskrise gab es, es ist niemandem etwas anderes eingefallen, als dort auf irgendwelche Instrumentarien des Kapitalismus einzugehen, also der Krise zu begegnen, indem man sich die Methoden des jahrzehntelangen Feindes anzeigen. Ich habe hier mal ein Buch liegen, habe ich mir irgendwann in den 90er Jahren gekauft. Der Autor Siegfried Wenzel, ich weiß nicht, ob er noch lebt, das war der stellvertretende Leiter der staatlichen Plankommission der DDR. Also jemand, der des Antikommunismus ziemlich unverdächtig ist. Also er hat in seinem Tag versucht, den wirtschaftlichen Niedergang der DDR zu analysieren. Ich lese mal bloß einen kurzen Abschnitt vor. Wie er mal irgendwie gezwungen wurde, sich mal in die Niederung der Produktion zu begeben. Der Meister erzählte mir, dass aus der Brigade ständig zwei Männer Fehlschichten aufzuweisen hätten wegen Faulheit und Alkohol. Auf meine Frage, warum er diese Männer nicht hinauswürfe oder ob er wenigstens die Fehlschichten von Lohn abziehe, sah er mich erstaunt an und sagte, dass er das versucht hätte. Das Reaktion sei ein Gespräch beim Gewerkschaftsvertrauensmann und dann hätte ein Parteisekretär gewesen und wurde bedeutet, dass dies gegen das Arbeitsgesetzbuch verstieße und überhaupt dürfe man Angehörige der Arbeiterklasse so nicht behandeln. Jetzt möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es in Ordnung ist, hier jeden Tag besoffen auf Arbeit zu kommen. Ich habe in den 80er Jahren mehrere Jahre lang als Bauleiter im Verkehrswesen der DDR gearbeitet. Ich habe dort einschlägige Erfahrungen mit so etwas. Aber ich möchte nur sagen, das war nun wirklich ein führender Wirtschaftsfunktionär der DDR, der in dem Augenblick, wie er bemerkt hat, dass er dort an irgendwelche Grenzen stieß, also sozusagen die wirtschaftlichen Anforderungen wissen sich mit dem Arbeitsgesetzbuch, dass dem nichts anderes einfiel, als zu sagen, benehm dich bitte genauso schweinisch, wie es ein Kapitalist tut. Schmeiß die Leute raus. Ja, und genauso diese Einstellung haben wirklich definitiv fast alle gehabt. Es gibt in ganz Osteuropa wirklich nur eine ganz kleine Handvoll von linken Intellektuellen, die sich dem ganzen neoliberalen Durchmarsch verweigert hat. Und Gorbatschow war von dieser ganzen Sorte garantiert nicht der Allerschlimmste. Der wollte auch Wirtschaftsreformen durchsetzen, die in Richtung Kapitalismus gingen. Aber er hatte Angst vor den sozialen Verwerfungen, die damit zusammenhingen. Also er fürchtete Unruhen, hat sich deswegen nicht getraut und ist das Ganze etwas langsam angegangen. Deswegen wurde er dann irgendwann mal absolviert und Jelzin hat dann mit brutaler Gewalt das durchgesetzt, was Gorbatschow sich nicht getraut hat. Ja, und wie gesagt, der Zerfall der Sowjetunion, das war ja letztendlich auch eine simple volkswirtschaftliche Logik hier. Die Sowjetunion war ein sehr unterschiedlich entwickeltes Land. Russland war am stärksten industrialisiert. Die Randgebiete, vor allen Dingen in Mittelasien und im Kaukasus, das waren Zuschussregionen. Da mussten ständig Gelder aus der Zentrale hineingepumpt werden. Also haben sozusagen die Neoliberalen, denen solche volkswirtschaftliche Umverteilung ja ein Gräuel sind, haben dort eine gemeinsame Sprache mit den russischen Nationalisten gefunden und gesagt, wir stoßen jetzt mal diese Randgebiete ab, da haben wir mehr Geld für uns. Punkt. Und das war auch der Grund, wieso man die DDR hier fallen gelassen hat. Wir haben in der DDR nun haufenweise sowjetische Besatzungstruppen gehabt, die mussten unterhalten werden, die kosteten Geld. Wir haben sich einfach gesagt, dann lasst sie doch mal machen, was wir wollen, wir holen unsere Truppen zurück, da sparen wir Kohle. So war es schlicht und ergreifend. Okay. Ja, danke. Patrick, möchtest du das sagen? Wir sind nicht uneinig darin, dass bereits in den 70er Jahren im Imperialismus führend die keynesianistische Form abgelöst wurde. Und trotzdem glaube ich, unterschätzt du diesen Bruch, der 89 darstellt. Ich mache da wirklich an der Schlagengeschichte fest. Ich bin mir ganz sicher, dass es die Hartz-Gesetze nicht geben würde, wenn es die DDR noch gäbe. Und die Hartz-Gesetze sind nun mal der schärfste Angriff gegen die Arbeiterklasse in diesem Land, weil sie einfach die Bedrohungslage auf die Menschen ungemein erhöhen. Es ist heute so, also ich gehöre zu dem Teil der Arbeiterklasse, der tendenziell bestochen werden soll. Ich verdiene ziemlich gut. Ich habe einen Dienstwagen, den ich privat nutzen darf. Ich sage immer, unser Eigentümer kriegt nach der Revolution mal eine Dankesurkunde. Aber es ist trotzdem so, dass ein Jahr Arbeitslosigkeit würde bedeuten, Hartz IV würde bedeuten, der rasante soziale Abstieg, das wirkt sich auf das Bewusstsein der Klasse aus. Und da glaube ich, da kann man den realen Sozialismus so scheiße finden, wie man will. Wenn es stimmt, dass es Hartz IV nicht gegeben hätte, wenn es den realen Sozialismus noch gäbe, dann wäre das schon eine gigantische Errungenschaft. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Was die Frage der Wirtschaftskrise angeht, also jetzt hat man ja am Ende der DDR immer gesagt, die DDR ist pleite. Also wenn die Zahlen, die heute auf dem Tisch liegen, was es an Verschuldung der DDR damals wirklich gab, Wenn man die vergleicht, ich würde sogar sagen mit der Verschuldung der Stadt Essen, aus der ich komme, die mittlerweile mit 5 Milliarden Euro als Stadt verschuldet ist, dann kann man drüber lachen. Was man allerdings sagen muss, ist, es stimmt, herrschende Kommunistinnen und Kommunisten sind nicht in der Lage, so cool mit Schulden umzugehen, wie das herrschende Imperialisten sind. Die haben Panik gekriegt, die Genossinnen und Genossen. Und da stimme ich dir an einem Punkt auch tatsächlich zu. Und da komme ich zu dieser Frage Stalin. Weil ich finde diese Herangehensweise Stalin, Stalinismus, die finde ich im Kern erstmal sehr undialektisch. Und es geht mir darum, materialistisch, dialektisch zu erarbeiten, was ist denn dort passiert. Und ich glaube tatsächlich, dass es ein Problem gab, was in der frühen Sowjetunion begründet ist, was man aber nicht moralisch mit Schuld oder Unschuld bewerten kann. Sondern es gab das Problem, dass die Oktoberrevolution in einer Zeit stattfand, wo es in Russland eine relativ kleine Arbeiterklasse mit einer relativ kleinen demokratischen Tradition, bürgerlich-demokratischen Tradition gab. Das war ja auch der Punkt, warum Lenin darauf hoffte, dass tatsächlich die Revolution in Deutschland siegt. Und die wurde von den Sozialdemokraten niederkartätscht im November. So, blieb also aus. So, damit war man in einer Situation, dass man ein Modell entwickeln musste, wo man die Funktionen in Ökonomie, in Partei und im Staat mit einer relativ geringen Anzahl von demokratisch gebildeten Kadern besetzen musste und kam dann zu der Lösung, wo man wahrscheinlich gar nicht anders konnte, dass man sie mit demselben Kader besetzte. Das heißt, man konnte die Trennung von Staat, von Ökonomie und von Partei nicht verwirklichen. Damit hat aber die Partei natürlich eine Rolle verloren, weil sie nämlich zum Staatsmacher wurde. Und das, da glaube ich tatsächlich liegt ein Problem, hat man dann ein Stück weit zum Prinzip erklärt. Franz Josef Degenhardt, der wie ich manchmal ultralinke Tendenzen hatte, der ist ja tot, ich nicht, der hat mal gesagt, Kommunisten sollen keine Staat machen, sondern immer und immer wieder den Staatsmachern auf die Finger hauen. Jetzt ist das ein bisschen ultralinks überzogen. Aber ich glaube, es liegt was drin in diesem Punkt. Und da muss man auch drüber nachdenken. Allerdings nicht im Sinne, dass wir jetzt sagen, wir können den erhobenen Zeigefinger hochheben, was die Bolschewiki alles für Scheiße gebaut haben oder was die Genossen in der DDR für Scheiße gebaut haben oder so, sondern wir müssen ergründen, was waren die materialistischen, dialektischen Hintergründe für Fehlentwicklung und wie können wir sie vermeiden? Und das ist die große historische Chance aus diesen 70 Jahren realen Sozialismus. Weil auch wieder Degenhardt, er singt, das erste Mal dauerte es 70 Tage, das war die Pariser Kommune, das zweite Mal 70 Jahre. Und wenn man sich dann historisch überlegt, wie lange der Kapitalismus zu seinem Durchsetzen im Weltmaßstab gebraucht hat, naja, dann bin ich bei allem doch immer noch optimistisch. Allerdings, wir stehen heute viel enger vor der Situation, dass Rosa Luxemburg recht hat mit Sozialismus oder Barbarei. Und Barbarei zu übersetzen ist mit Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit und der Natur durch Krieg, durch Umweltzerstörung und anderes. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, und da sind wir uns wahrscheinlich sogar einig, dass wir diese Erde und diese Menschheit und die Natur, die dürfen wir dem Kapitalismus keinesfalls überlassen. Sondern jetzt sage ich aber, wir müssen in einer viel, viel optimistischeren Art und Weise die Konsequenzen aus unserer Geschichte ziehen, um tatsächlich natürlich Fehler zu vermeiden. Aber erstmal mit dem Punkt, es war völlig gerechtfertigt, die Chancen jeweils zu ergreifen und mit einer Revolution, mit diesem Kapitalismus zu brechen, weil es ohne das nicht geht. Ja, Stefan. Gestattet mir ein paar Anmerkungen als Historiker. Die Schuldenproblematik, sicherlich, da gebe ich der vollkommen recht, von der Dimension würden heute sicherlich alle. Ich sage, von der Schuldenproblematik, von der Größe der Schulden würden sicherlich viele heute lachen, weil es um Peanuts geht, um schlichte 14 Milliarden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die DDR in 89 in der Kreide gestanden hat. Das Problem war, der Realsozialismus, auch die DDR war damit erpressbar. Und was dem Realsozialismus im Laufe seiner 70-jährigen Geschichte nicht gelungen ist, hat es nicht geschafft, aus dem weltwirtschaftlichen Zusammenhang, der kapitalistisch definiert worden ist, auszubrechen. Er hat gelegentlich in Anführungsstrichen Glück gehabt, dass er rausgedrückt worden ist über Kurkommunisten, über Boykottregelungen und Ähnliches. Aber letztlich war er dort eingebunden und das hat sicherlich die Schwierigkeit erhöht. Und es stand die Frage, wie man also mit einer solchen Situation umzugehen hat. Es gibt ein Land, dessen Staatschef allerdings dann dafür 1989 erschossen worden ist, was es geschafft hat, sich schuldenfrei zu machen, um einen sehr hohen sozialen Preis, das war Rumänien. Hat ihnen auch nicht allzu sehr geholfen. Gut, also das ist die eine Sache. Die zweite Sache, über die man nochmal etwas genauer nachdenken müsste, ist das, was ich vorhin mit diesen stalinistischen oder, wer es nicht ganz so böse möchte, bürokratisch-administrativ-zentralistischen Strukturen zu tun hat. Es hat sich tatsächlich ein System der Machtausübung und auch der Begrenzung von Demokratie herausgebildet, das sicherlich seine historischen Ausgangspunkte in den Zeiten von Bürgerkrieg und auch, bitteschön, anderen kriegerischen Auseinandersetzungen hatte, aber was, auch wenn die schlimmsten Repressionen sicherlich dann etwas abgeschleift waren, sich in dieser Struktur fortgesetzt hat. Wo letztendlich ein Politbüro und im Zweifelsfall der Generalsekretär über Dinge entschieden hat, wo es eigentlich eine gesellschaftliche Diskussion hätte geben müssen, die auch diskutiert worden ist natürlich in der Gesellschaft, auch in der Partei, aber wo es nicht spürbar gewesen ist, dass es dort eine wirkliche Rückkopplung gibt. Das muss man, glaube ich, beachten. Man muss auch beachten, dass sich herausgebildet hat eine im Prinzip doch besondere Macht-Clique, Schicht, bürokratische Kaste oder wie man sie immer nennen will, die natürlich auch ein Eigeninteresse hatte, in dieser Macht dran zu bleiben. Und nach 1953 war das persönliche Risiko, zu dieser Machtgruppe zu gehören, noch relativ gering. Zu Steins Zeiten ist natürlich öfter gesäubert worden, da war es recht hoch gewesen, dieses Risiko, wenn man Gefahr lief, erschossen zu werden. Danach war es doch ein Bereich, wo man durchaus für sich und auch seine Familie etwas bewegen konnte, was überhaupt nicht heißt, dass die Masse dieser Partei, Staats- und Wirtschaftsfunktionäre, nicht hart gearbeitet hat, mit Überzeugung gearbeitet hat. Aber desto weiter man sich von den Zeiten des Klassenkampfes entfernt hat, von den eigenen Erfahrungen aus diesem Klassenkampf, desto mehr hat sich das letztlich bürokratisiert, technokratisiert. Wir haben in der DDR sicherlich den riesigen Vorteil, dass die DDR-Eliten nicht vor dem Problem standen, darüber nachzudenken, was sie machen, wenn sie unter neuen kapitalistischen Vorzeichen an den Schalthebeln der Macht in ihren Wirtschaftsunternehmen oder sonst wo bleiben. Das ist eine kleine Minderheit. Wir haben in Osteuropa gesehen, dass diese Klasse von Partei, Staats-, FDJ, Komsomol funktionieren, eine gute Grundlage abgegeben hat, um das herauszubilden, was wir heute Oligarchie nennen. Also privat sich bereichert haben aus der Machtposition, die sie vorher Kraft der Partei und Kraft des Staates hatten. Darf ich die mal ganz kurz unterbrechen? Hm? Julia Timoschenko war Komsomol-Funktionärin. Ja, können wir alle durchdeklinieren. Also das ist, wie gesagt, das ist der DDR so ein bisschen erspart geblieben. Aber wie gesagt, das ist nicht das Verdienst der DDR-Eliten, sondern das ist das Verdienst der bundesdeutschen Eliten, die zu 90% da die Machtposition übernommen haben. Ich glaube, eine Schlüsseldiskussion haben wir, glaube ich, ja alle drei irgendwo zumindest angedeutet und die müssen wir wahrscheinlich wirklich genauer angucken. Die 60er Jahre bringen einen großen Bruch in der Entwicklung der Produktivkraftentwicklung. Elektronik beginnt sich langsam durchzusetzen, Hochtechnologien beginnen sich langsam durchzusetzen und sie bringen eine neue Stellung einer sozialen Schicht hervor oder einer Klasse oder wie man sie immer nennen will, der Intelligenz, der technischen Intelligenz. Und das stellt offenbar die klassischen linken Bewegungen vor Herausforderungen, denen sie sich nur bedingt hat, stellen können. Die Arbeiterbewegung verliert in bestimmten Umfang an Bedeutung. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, es gibt dann das, was wir mit der Studentenbewegung des Jahres 68 verbinden, einen großen gesellschaftlichen Umbruch. Und das, was Gerd vorhin mit Chile festgemacht hat, also die neoliberale Gegenreaktion, die neoliberale Konterrevolution, hat etwas mit diesen verändernden Produktivkräften zu tun, mit den verändernden Produktionsbedingungen zu tun, aber ist offenbar auch eine Antwort auf diesen Umbruch, der sich hier vollzieht. Ja, ich bin gleich bei dir. Also, der sich hier vollzieht und wo es offenbar der Linken nicht ausreichend, die Linken Antworten zu finden. und Osteuropa, nachdem sie ihre Reformversuche 68 abbricht, erst recht nicht. Und das ist im Prinzip genau eigentlich die Zäsur, über die wir nachdenken müssen, warum das nicht weitergegangen ist. 89 ist im Prinzip dann 20 Jahre danach, aber das sind dann die Folgen. Ich muss Schluss machen, wollen wir hier sagen. Entschuldigung. So, gut. Ich würde jetzt in meiner Funktion als Moderator eine Frage stellen und danach würde ich auch die Diskussion fürs Publikum öffnen. Und genau. Ich würde jetzt gerne nochmal den Fokus auf das Jahr 89 legen und auf die auf den Aufbau, auf die Bürgerbewegung. Gerd, du hattest ja am Anfang gesagt, dass eine grundsätzliche Unvereinbarkeit von Warenproduktion und Sozialismus gibt und dass eigentlich die DDR aufgrund ihrer inneren Dynamik scheitern musste. Wie bewertest du dann die Bürgerbewegung 89? Du warst ja selbst Teil der Vereinigten Linken. Das dazu. Ich würde dann anschließend daran an Patrick Hüppel die Frage stellen, was ist als die Bewegung 89 als objektive Konterrevolution gekennzeichnet? Siehst du das von vornherein auch so notwendig bestimmt oder siehst du darin auch Potenziale oder politische Fehler, die begangen wurden? Und auch daran anschließend Stefan Bollinger, du hattest das im Unterschied zu Patrick Hüppel als antistalinistische Revolution bezeichnet. Vielleicht könntest du da auch nochmal darauf eingehen, gerade im Kontrast zu der Vorstellung von der objektiven Konterrevolution. Genau, da vielleicht könnte man kurz darauf eingehen und danach würde ich die Diskussion dann öffnen. Ich hätte. Ja, genau, der Reihenfolge. Ich sage halt mal ein bisschen was zur DDR-Opposition. Also, ich muss sagen, gehöre ich nicht zu. Jedenfalls nicht so, wie er es gesagt hat. Also die aktiven Oppositionsgruppen in der DDR sind an sich eine Folge des Herüberschwappens der Ideologie der Grünen über die damals nur halb offene Mauer. Also Anfang der 80er Jahre hatte die DDR-Führung doch ein etwas positives Verhältnis zu der grünen Bewegung, die sich in der Bundesrepublik gerade herauskristallisierte. Also die durften ein paar Mal in Ostberlin irgendwelche Informationsveranstaltungen machen und so. Später stellte man dann fest, ach nee, die sind uns doch nichts und dann durften sie es nicht mehr. Ne, da ist ein Einreiseverbot. Also auf jeden Fall ab 1985 hat sich in der DDR die erste richtige Oppositionsbewegung herausgebildet. Das war die Initiative für Frieden und Menschenrechte. Und die war dort mit ihren westlichen Partnern, also der Partei Die Grünen, sehr kompatibel. Später im Jahr 1990 ist sie dann wieder aufgegangen. Wie das mit solchen halblegalen oder im Untergrund arbeitenden Gruppen so an sich, es gab da ab und zu mal Spaltungen hier und von den Grünen, von der IFM hat sich irgendwann mal eine streng konspirative Gruppe Gegenstimmen abgespalten. Die wiederum hat sich im September 89 auch wieder in zwei Teile gespalten. Aus dem einen Teil wurde das Neue Forum, was damals eine riesengroße Massenbewegung war, wenige Monate lang. Danach verschwand sie sozusagen, es war eine Seifenblase. Und die zweite Gruppe, das war die Initiative für eine vereinigte Linke, das ist sozusagen das linksradikale Schmuddelkind der DDR-Bürgerbewegung gewesen. Und sie hat sich aber als einzige dieser ganzen Gruppen dazu bekannt, dass sie sich für SED-Mitglieder öffnen möchte, für kritische SED-Mitglieder. Und deswegen wollte mit ihr auch niemand. Ich war damals SED-Mitglied. Ich habe dort 1987 ein zweites Studium extern begonnen. Zuerst an der Hochschule für Ökonomie Berlin, danach habe ich weiter studiert in Dresden, aber auch Ökonomie. Und im Herbst 1989, mitten in meiner Vorlesung, merkte ich plötzlich, sozusagen vom einen Tag auf den anderen, haben mir dieselben Professoren plötzlich das Gegenteil von dem erzählt, was sie die Woche davor gesagt haben. Das fand ich schon irgendwie etwas sehr merkwürdig und beschloss künftig nicht mehr so richtig auf meine Professoren zu hören. Und dazu kam dann auch noch, dass zu dieser Zeit gerade ein gewisser Helmut Kohl sich angemeldet hatte, dass er dort in Dresden eine große Rede halten will, worauf ich ganz brav, wie ich immer noch war, zum Parteisekretär der Hochschule ging und sagte, wie soll ich mich denn dann nun verhalten? Der glotzte mich fürchterlich verwirrt an, begriff erstmal ein paar Minuten lang überhaupt nicht und sagte dann, Nein, gehen wir immer nicht hin. Oh, wie habe ich gedacht, mein Gott. Und sowas mit Parteisekretär. Naja gut, auf jeden Fall ging ich trotzdem hin und 10.000 Leute wollten Helmut Helmut und etwa 1.000 Leute demonstrierten gegen ihn, bei diesen 1.000 war ich. Und am Ende des Tages war ich in einer Mitgliederversammlung der Vereinigten Linken, das kann sich jeder denken. So bin ich da reingekommen. Die VL hat, sagen wir mal, das, was ich vorhin ausgeführt habe, Sozialismus und Warenproduktion, so weit sind sie nicht gekommen. Also ihr Ziel war an sich die Verwirklichung von Ideen einer Alternativökonomie, wie sie in den 80er Jahren in der Bundesrepublik da im Umfeld der Grünen entwickelt worden sind, ist mittlerweile fast völlig verschwunden, so ein paar kleine Reste gibt es noch. Das war sozusagen die Idee auf den Trümmern des gescheiterten DDR-Sozialismus, irgendwelche solche Sachen zu entwickeln. Sehr verschwommen, es gab auch sehr unterschiedliche Meinungen. Heute bin ich der Meinung, hätte niemals funktioniert, hätte niemals gegangen, aber wir haben es halt versucht und ich sage mal so, im Gegensatz zu wirklich allen anderen Parteien, also ich habe mir jetzt auf der Herfahrt im Zug mal sehr so ein schönes Buch durchgelesen, von Anfang 1990, die aktuelle Programmatik von Parteien und politischen Vereinigungen der DDR. Das war sozusagen im Vorfeld der Wahlen vom März, also es ist teilweise, was da steht, man kann es jetzt gar nicht mehr fassen. Also ich sage mal so, ich habe schon gewusst, wieso ich damals zu denen gegangen bin und ich denke mal, es war auch das einzig Richtige, was ich machen konnte. Und ich habe da zwar auf der Verliererseite gekämpft, aber ich glaube, ich würde es heute immer wieder machen. Also es gab genügend Gründe in der DDR für Veränderungen einzutreten und zwar sicherlich auch zum Teil für radikale Veränderungen. Das ist schon richtig, da war ungeheuer vieles verkrustet. Ich nehme immer so ein Beispiel, ich war tatsächlich schockiert mal, als ich in einem Betrieb die Einladung zu einer FDJ oder zur Jahreshauptversammlung der FDJ-Betriebsgruppe sah, die war auf Büttenpapier, das wäre jetzt noch nicht so schlimm gewesen, aber die Diskussion war vom Zeitplan auf eine Viertelstunde angesetzt. Das kann nicht gehen. Sowas kann nicht gehen. Natürlich muss der Sozialismus mit aller Kraft daran arbeiten, wie er tatsächlich das Schöpfertum der Massen auch rauskriegt. Und da braucht man strittige Debatten, man braucht Debatten, man braucht den Widerspruch. Und das war nicht gegeben. Und mit Sicherheit sind große Teile der Massen, die dort auf die Straße gegangen sind, am Anfang auf die Straße gegangen, weil sie einen besseren Sozialismus wollten. Das führte auch durchaus zu komplizierten Situationen. Die Brüder meines Schwiegervaters sind in den 50er Jahren in die DDR ausgewandert, weil sie im Ruhrgebiet keinen Job mehr fanden, weil sie Kommunisten waren. So, der eine Bruder war dann in einem Kombinat bei den Betriebskampfgruppen und stand in Leipzig seinen Kindern gegenüber, die auf der anderen Seite standen, der Barrikade. So kompliziert war diese Zeit, obwohl das auch die Kinder waren SED-Mitglieder. Ja. Kompliziert war das aber vor allem auch dadurch, natürlich gab es auch in der DDR konterrevolutionäre Kräfte, und zwar von Anfang an. Die Rolle der evangelischen Kirche muss da mit Sicherheit noch untersucht werden, aber innerhalb der evangelischen Kirche gab es eindeutig aus meiner Sicht Kräfte, die klare Aufgaben hatten und auch durchaus vom Westen gesteuert und finanziert wurden und die in diese Richtung auch wirken wollten, die bewusst wirkten. Das heißt nicht, dass ich sage, alle Christen waren so. Ich habe durchaus auch nach 89 Christen in der DDR kennengelernt, aus den weißen Seerblättern, wenn das jemand kennt, wo ich mir dachte, meine Güte, manchmal wünsche dir in deiner eigenen Partei so viel Klarheit, wie die dann wiederum hatten. Das gab es auch. Ne? Dann gab es aber gleichzeitig aus meiner Sicht auch die ideologische Entwaffnung der SED selbst. Festmachen würde ich das an einer Geschichte, die wäre die SED stabiler gewesen, vielleicht sogar ein bündnispolitisch riesiger Erfolg geworden wäre. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an das sogenannte SED-SPD-Papier. Das war der Versuch, in der Friedensfrage, die natürlich wirklich entscheidend war, durch eine Zusammenarbeit mit der SPD im Westen natürlich auf die SPD einzuwirken. Die Scheiße ist nur, der Versuch ging nach hinten los. Es war stärker ein Einwirken auf die eigene Partei, nämlich in der Richtung, sich Illusionen zu machen in die Aggressivität des Imperialismus, was natürlich eine Entwaffnung war. So, und damit stießen Dinge zusammen, nämlich ein berechtigter Unmut von vielen Teilen der Bevölkerung, auch der Klasse, über verkrustete Strukturen mit einem ökonomisch überlegenen Imperialismus auf der anderen Seite der Grenze, mit einer gewissen ökonomischen Problematik, die man selber hatte, die aber möglicherweise vielleicht wesentlich kleiner waren wie die Auswirkungen dann, mit auch vorhandenen eigenen konterrevolutionären Kräften und mit dem Zusammenbrechen der Sowjetunion, die danach suchte, was kann ich denn dem Imperialismus noch verkaufen, und dann natürlich dazu neigte, die DDR zu verkaufen. Das konnte man nicht mehr halten. Da hatte ich auch lange Illusionen. Ich habe es aufgegeben, als ich dann sah, wie die Betriebskampfgruppen ihre eigenen Waffen zerstörten. Da habe ich dann gesagt, also gut, jetzt wird das Ding nicht mehr zu halten sein. Vorher war das wahrscheinlich auch schon nicht mehr zu halten. Aber wir müssen, glaube ich, diese ganzen Faktoren in der Zusammenhalt beachten. Und da stimme ich dir an einem Punkt zu. Die Vereinigte Linke war mir damals ein ganzes Stück sympathischer, wie zum Beispiel die sich entwickelnde SED-PDS, weil ich da tatsächlich den Eindruck hatte, dass zumindest das Tor hin zum Sozialdemokratismus offen gemacht wurde, ideologisch. Und das kann natürlich in solch einer Situation dann nur zum Zusammenbruch führen. Und den hat natürlich Kohl und andere dann als Speerspitze des deutschen Imperialismus blendend ausgenutzt, indem sie dann aus Wir sind das Volk, Wir sind ein Volk gemacht haben und das Lockmittel der D-Mark und der blühenden Landschaften einsetzten. Und das ging natürlich, weil sich tatsächlich das Volk und auch die Arbeiterklasse der DDR auch in der ökonomischen Frage nicht verglichen hat mit einem Durchschnitt des Kapitalismus, zu dem nun auch Portugal, Mexiko oder sonst was gehören würden, sondern sie haben sich verglichen mit dem Schaufenster des Kapitalismus der BRD. Und es war nicht gelungen, sie zu anderen Vergleichen zu bringen. Also zum Beispiel eben, du hast vorhin das negativ kommentiert. Du hast negativ kommentiert, wie der Genosse das Arbeitsgesetzbuch kommentiert hat. Da hast du auch recht. Aber man muss ja eigentlich positiv kommentieren, was es da im Arbeitsgesetzbuch gab. Und in vielen Dingen, Städtebau, anderen Dingen, Kultur, glaube ich, hatte die DDR wirklich ungeheuer fortschrittliche Dinge entwickelt. Nur das war auf dem Zettel, wo die Menschen in ihrem Kopf zusammenrechneten, was ist mir dieses System wert, spielten diese Dinge keine Rolle, sondern da spielte eben die Rolle, ja, wie lange warte ich auf den Trabi und andere Dinge des Konsums. Auch deswegen, weil ich glaube, es tatsächlich ein Fehler war, dass man auch in der Politik der SED beginnend 1971 da ein Stück weit aufgegeben hat, sich dem Ansturm des bürgerlichen Konsumdenkens zu widersetzen. Wobei ich auch das nicht mit dem erhobenen Zeigefinger sage, weil das ist natürlich das Schwerste, was man machen muss beim Aufbau des Sozialismus. In einer Welt, wo der Kapitalismus noch dominiert vom Weltmarkt, dann ein anderes Wertesystem in die Köpfe zu kriegen und zu sagen, du kriegst zwar kein Auto, aber du beutest keine anderen Nationen aus. Du hast zwar viel Geld zu zahlen für die Stereoanlage, aber dafür wirst du nicht arbeitslos. Das ist halt schwer. Und das ist uns auch tatsächlich nicht gelungen. Und das war natürlich ein wesentlicher Moment, wieso das dann nicht zu halten war. Was? Ja. Antisteinistische Revolution, also das wäre im Prinzip die Notwendigkeit, all das zu überwinden, auf das, was ich vorhin hingewiesen habe, auf diese strukturellen Defizite. Eine Frage, die eigentlich fast die gesamte Geschichte des Realsozialismus existiert. die in den Krisenprozessen, die da waren, seit 1921, 1953, 1956, 1968, 1980, 1981, immer irgendeines dieser Ostblockländer erwischt hat und wo sich zweierlei zeigte. Die Berechtigung des Unmuts von erheblichen Teilen der Bevölkerung, auch der Arbeiterklasse. In der Regel, wenn man von 1921 absieht, auch keine Hungerrevolten, weil die Leute nichts zu essen hatten, sondern Fragen, wie kann man einen besseren Konsum wahrnehmen, wie kann man Arbeitsprozesse besser gestalten, wie kann man demokratische Teilhabe besser gewährleistet bekommen, die aber immer eingebettet waren und ausgenutzt worden sind in der Systemauseinandersetzung. Von beiden Seiten. Als Bedrohung aus Sicht der regierenden Kräfte in den realsozialistischen Ländern, aus Sicht des Westens als erhoffte fünfte Kolonne, die diesen Realsozialismus wegputzen wird. Und das ist natürlich auch 1989 nicht vom Tische gewesen. Einige klügere Reformdenker, auch etwa im Kreis der SED-Reformer, haben das irgendwo im Hinterkopf gehabt, auch zum Teil aufgeschrieben. In der Praxis umzusetzen, war das natürlich deutlich schwieriger. Wenn man über Bürgerbewegungen redet, auch über SED-Reformer redet, muss man natürlich sich erinnern, was sie in den Jahren 88, 89 erzählt, gesagt, aufgeschrieben, diskutiert haben. Das war der Wunsch, diesen Realsozialismus zu verbessern, menschlicher zu gestalten. Es waren die wenigsten, die offen ausgesprochen haben, das Regime zu stürzen. Also das ist die große Ausnahme, auch wenn sicherlich der eine oder andere wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt auch auf zwei Schultern getragen hat und heute sich die meisten, zumindest der Bürgerbewegten, nicht unbedingt dieser prosozialistischen Zeiten erinnern wollen. Und sie haben es ja tatsächlich geschafft, das erstmal auszulösen, was in der konkreten politischen Situation im Sommer 1989 notwendig gewesen ist. Eine abgetauchte Parteiführung, der Generalsekretär war blöderweise krank, die Verhältnisse waren eh kompliziert und die forderten ja schlicht und einfach erstmal einen Dialog. Eine Gesellschaft muss gesprochen werden. Eigentlich das, was in dem Dialogpapier SPD, SED als zwischenstaatliche friedensstiftende Geschichte diskutiert wurde, wurde nun auf einmal im Lande selber eingefordert. Zum Teil also mit Bezug auf dieses Dialogpapier. Trotzdem stellte sich heraus, dass dieser ganze Versuch, etwas anderes zu machen, sehr viele Diskussionen, sehr viele auch basisdemokratische Aktivitäten, neue Wahlen von Chefs in den Firmen und ähnliches auslöste, Parteistrukturen total umkrempelte, neue Leute dort an die Spitze brachte, neue Bewegungen an die Spitze brachte. Aber letztlich ist dieser Revolution von niemandem so richtig geführt worden. Die Bürgerbewegung war in der Auffassung, das ist nicht unbedingt ihre Aufgabe, nach Macht zu streben. Die SED-Reformkräfte zeigten sich allzu schwach, eine Partei wieder zu reorganisieren, die selbst sich an die Spitze der Bewegung nicht nur verbal stellte. Wir haben die Wende ausgelöst, war das, was dann Grenz zum Spott der Bevölkerung sagte, die das nicht verstehen konnte, dass er da was ausgelöst hätte. Und eigentlich ist die Zäsur mit zwei Daten festzumachen, mit dem 4. und dem 9. November 1989. Am 4. November hat dieser Reform- oder Revolutionsbewegung ihren Höhepunkt, als 500.000 Menschen auf dem Berliner Alexanderplatz diese bessere, andere DDR beschwören und tatsächlich bürgerbewegte Parteifunktionäre dort mit dem Volk versuchen zu reden. Wer genau hingehört hat, hat aber auch schon gemerkt, dass das für die SED-Funktionäre, zumindest für die Alten, etwas schwierig war. Fünf Tage später, ich nenne es immer so einen stillen Staatsstreich, entschließt sich die Führung der SED, sicherlich nicht ganz in der Tragweite bewusst, was sie da auslöst, die Grenze zu öffnen. Ohne mal freundlich im Westen nachzufragen, was sind die Jungs denn bereit dafür zu zahlen. Ohne die Betroffenen, sprich die Grenzsoldaten, die angehören des Ministeriums für Staatssicherheit, die an den Grenzübergängen gestanden haben, auch nur rechtzeitig zu informieren. Jungs, da könnte auf euch etwas Unangenehmes zukommen. Die mussten dann alleine entscheiden. Der Wunsch war natürlich vorhanden gewesen, nachdem man sehr lange desaströs über ein neues Reisegesetz nachgedacht hat und vom Volk ausgelacht wurde für das, was dann erstmal vorgelegt wurde, zwei Tage zuvor, eine Antwort zu finden. Aber vor allem hoffte man natürlich durch diese Entscheidung, die Leute von der Straße zu bringen. Wenn wir mal gucken, was da am besten los ist und vielleicht auch sogar wiederkommt, der wird vielleicht nicht demonstrieren. Also damit ist an diesem 9. November eigentlich diese revolutionäre Phase zu Ende. Jetzt gibt es ein Phänomen, ich hatte ja vorhin auch über die Entwicklung gesprochen, die also mit der Vereinnahmung durch die Bundesrepublik stattfinden. Es gibt eine Eigendynamik dieser revolutionären, auch basisdemokratischen Entwicklung, die in zwei Dingen gipfelt, wo schon lange keiner mehr von Bürgerbewegungen ernsthaft meinte, reden zu müssen. Und von Sozialismus und eigenständiger DDR eigentlich auch etwas weniger geredet wurde, aber es gibt einen runden Tisch seit Anfang Dezember, der versucht, eine neue politische Grundlage für eine eigenständige DDR zu legen. Und es gibt dann vorgelegt am 6. April nach den Volkskammerwahlen, die in eine ganz andere Richtung eingeschlagen haben, den Verfassungsentwurf des runden Tisches, der, wie ich denke, bis zum heutigen Tage auch für Linke, für alternative Kräfte ein Musterbeispiel für eine demokratische, auch mit Basis in demokratischen Elementen, mit Mitbestimmungselementen in der Wirtschaft orientiertes Rechtssystem darstellt, auch mit den Gesetzen, die dann in diesem Umfeld noch über den runden Tisch und die noch vorhandene Volkskammer vor dem 18. März unter Modo verabschiedet worden ist. Die Entwicklung war eigentlich darüber schon lange hinweggegangen, aber hier ist etwas auf immer in Papierform vorgelegt worden, was, denke ich mal, für uns als Linke durchaus weiter interessant sein sollte, weil das etwas Bleibendes sein kann, was aus dieser ganzen Geschichte übrig bleiben kann. Und das reicht ja erstmal. Ja, danke. Ja, noch eine Runde. Dann nehme ich jetzt erstmal euch drei und danach machen wir die nächste Runde. Ich sehe dann ja. Dann fangen wir an mit dir und dann Stefan an. Ja. Antibolschewistisch, sondern eben in der Nachfolge Regierungsmacht. Vielen Dank. zwei Fragen. Die erste Frage wird das Verhältnis von Staat und Sozialismus betreffen. Ja, sorry. Also, wenn wir nach Marx gehen, besteht ein Staat nur da und kann auch überhaupt nur entstehen, wo soziale Interessensgegensätze sind, wo soziale Konflikte vorherrschen. Meine erste Frage wäre daher, in der DDR haben wir ja wohl einen Staat, sogar den Menschen immer weiter erstarkt, auf weitere Teile der Bevölkerung, der Lebensbereiche eingeht. Welche sozialen Interessensgegensätze bestehen in der DDR? Im Hintergrund dessen, dass du, Patrick, gesagt hast, dass wir eine Liquidierung der Partei in den Staat haben, frage ich mich, welche Rolle dann diese Partei spielt und welche Rolle, also welchen sozialen Interessensgegensatz die Partei an dem Punkt einnimmt. Die zweite Frage wäre, wenn wir nach Lenins Staat und Revolution gehen, ist die Diktatur des Proletariats nur noch ein absterbender Staat? Wieder anknüpfend an die erste Frage natürlich, wir haben ein Erstarken des Staates in der Geschichte des Ostblocks. Waren Lenin und Marx jetzt falsch oder wie ergibt sich diese Spannung zwischen dem Aufrechterhalten der Theorie der Diktatur des Proletariats, woran die Ostblockstaaten immer weiter festgehalten haben, und der sozialen Realität? Gut, das heißt, wenn die Frage nach dem neuen Menschen, wie das bewerten würde, dann die Frage Trotzki und Selbstverschulden der Linken in der Geschichte und zuletzt jetzt die Frage nach dem Staat. Wer möchte anfangen? Ich kann ja vorlegen. Genau. Also ich glaube nicht, dass das Scheitern des realen Sozialismus eine nachträgliche Bestätigung des Trotzkismus ist. Ich glaube tatsächlich, dass es die Chance zum Rollout der Oktoberrevolution in einem kurzen Prozess im Weltmaßstab damals nicht gab. Es gab die Hoffnung auf die deutsche Revolution. Die ist von den Sozialdemokraten niedergekartätscht worden. Was hätten die Bolschewiki machen sollen? Sie hätten sagen können, wir halten uns an unsere Hoffnungen von früher und gehen wieder. Das, glaube ich, wäre historisch gesehen keine Herangehensweise gewesen. Und das Zweite ist, ich glaube, dass der Trotzkismus auch nicht erklären kann, was dieser angeblich ja dann völlig degenerierte Sozialismus trotzdem im Weltmaßstab noch erreicht hat. Und das, glaube ich, sehen wir vor allem jetzt mit einem Rückblick von 25 Jahren auf die Konterrevolution noch mal deutlicher. Deswegen, also meine klare Aussage, nein, für mich hat der Trotzkismus nicht an Realismus gewonnen durch die erfolgreiche Konterrevolution in der DDR. Was die Frage des Staates angeht, da ist es eindeutig so, dass Marx, Engels und auch Lenin sicherlich die Hoffnung auf eine kürzere zeitliche Distanz der revolutionären Prozesse im Weltmaßstab hatten. Und deswegen davon ausgingen, dass auch die notwendige Existenz des Staates im Sozialismus eine kürzere Notwendigkeit hat. Du hast aber natürlich, wenn du einen sozialistischen Versuch im Weltmaßstab Staates, wo im Weltmaßstab der Kapitalismus dominiert, hast du natürlich allein schon nach außen eine notwendige Funktion des Staates, nämlich im Sinne der Verteidigung. Weil die Illusion, sich zu machen, dass der Imperialismus, wenn er die Chance hat, militärisch einen beginnenden Sozialismus von der Platte zu putzen, darauf verzichten würde im Sinne von, er ist friedensfähig geworden, weil er ja auch einsieht, dass wir alles nur Menschen sind, die würde ich mir nie machen. Das Zweite ist, wenn du eine weltweite Situation hast, die ein noch vorhandenes Übergewicht oder überhaupt einen noch vorhandenen Kapitalismus, Imperialismus im Weltmaßstab auch bedeutet, wirst du natürlich auch die Versuche dieses Kapitalismus, Imperialismus haben, vorhandene Widersprüche im Sozialismus für konterrevolutionäre Dinge auszunutzen oder auch konterrevolutionäre Kräfte zu schaffen. Deswegen wirst du als Sozialismus auch nicht drumherum kommen, auch nach innen Verteidigungskräfte zu haben, also auch einen Geheimdienst. Halt das für völlige Illusion, wenn man jetzt glaubt, man könnte einen Sozialismus im Angesicht eines noch existierenden Kapitalismus, Imperialismus ohne Geheimdienst auch nach innen aufbauen. Insofern wirst du Staatsfunktionen haben und das Letzte und Entscheidendste ist, natürlich ist auch der Sozialismus noch eine unterdrückende Gesellschaftsformation. Wir haben es damit zu tun, dass es eine herrschende Klasse, die Arbeiterklasse gibt, die eine entmachtete Klasse der Bourgeoisie ja nicht eliminiert hat im Sinne, wir nehmen ihnen die Produktionsmittel weg und dann gibt es da keine Überreste mehr im Denken, im Handeln, vor allem noch in der Verbündung möglicherweise mit dem darum existierenden Kapitalismus, Imperialismus. Und insofern ist natürlich der sozialistische Staat noch ein Klassenstaat. Und er hat auch tatsächlich auch eine repressive Funktion. Zu glauben, dass der Sozialismus bereits das ist, was Marx und Engels dann für den Kommunismus beschrieben haben, das halte ich tatsächlich für illusionär und das geht aus meiner Sicht eher in anarchistische Positionen über, die ich nicht teile. Was den neuen Menschen angeht, also erstmal finde ich, muss man sagen, dass ich meine, dass es in den sozialistischen Ländern ja tatsächlich Entwicklungen gab. Also es ist ja durchaus so, als ich als junger Kommunist in die DDR kam zum ersten Mal, es gab Dinge, die haben mich furchtbar begeistert. Das waren oftmals Kleinigkeiten. Mich hat zum Beispiel begeistert, die erste Schlange, die ich in der DDR gesehen habe, war die Schlange vor einem Bücherladen. Und die war deswegen dort, weil man in diesen Bücherladen nur reinkam, wenn man einen Einkaufskorb hatte und alle Einkaufskörbe waren belegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als junger Mensch aus dem Westen hat mich das ungeheuer positiv beeindruckt. Die erste Schlange, die ich in der DDR sah, war die Schlange vorm Bücherladen. Nicht deswegen, weil es keine Bücher gab, sondern weil die Einkaufskörbe alle belegt waren. Das war für mich in der BRD unvorstellbar. Ich fuhr in Dresden Straßenbahn, habe dann geguckt, ja, wie kommt man denn da zu seinem Ticket? Da hing in der Straßenbahn so eine Trommel, da konnte man an einem Hebel drehen und dann kamen die Tickets raus und zwar so viel, wie du wolltest. Die Trommel hatte allerdings, die war nicht Glas, mit Plastik bedeckt, sodass jeder sehen konnte, ob du da Geld reinwirfst oder nicht. Das heißt, das war eine Kasse des Vertrauens im öffentlichen Nahverkehr. Das hat mich ungeheuer beeindruckt. Mich haben natürlich auch durchaus Dinge beeindruckt in den Betrieben, in denen ich war, wo man mir natürlich immer gesagt hat, du kriegst ja nur die schönen Seiten gesehen. Aber was ich zum Beispiel erlebte, war, dass aus meiner Sicht der Arbeitsdruck gewaltig niedriger war, wie das, was ich kannte. Da gab es ja dann auch Witze drüber. Es gibt diesen Witz, eine japanische Delegation kommt in so ein Werk, in der ersten Werkshalle, ist niemand, sagt der die Delegation da durchführt. Ja, wir haben irgendwie gerade Abteilungsversammlung. Zweite Halle ist auch niemand. Ja, die haben jetzt gerade Plandiskussion. Dritte Halle ist auch niemand, sagen die Japaner. Ja, ist schon gut, das kennen wir. Bei uns arbeitet die herrschende Klasse auch nicht. Und ich finde tatsächlich es notwendig, rauszuarbeiten, wo im realen Sozialismus Ansätze des neuen Menschen schon da waren. Sie waren, glaube ich, da. Aber trotzdem, es ist nicht gelungen, diesen konsumorientierten Werten des Kapitalismus, und die sind ja pervers. Also das wissen wir doch alle, dass das, was die Masse der Menschen an Werten hier anerzogen kriegt, das führt dazu, dass diese Erde ja kaputt geht. Fangen wir an beim Individualverkehr im Verhältnis zum öffentlichen Verkehr. Natürlich muss da eine Gesellschaft gegensteuern, das ist ja auch richtig und das ist in vielen Punkten noch nicht gelungen gewesen. Die chinesischen Genossen haben mal zu mir gesagt, es gibt das Problem der drei Generationen. Die erste, die hat die Revolution gemacht, die weiß noch, was Sache ist. Die zweite, die hat auch noch im Kapitalismus gelebt, die weiß es auch noch. Und die dritte, da kriegst du immer bewusstseinsmäßige Probleme und ich glaube, da ist ziemlich viel dran. Das habe ich in diesem Sommer durchaus auch in Kuba erlebt, ja? Wo dann Jugendliche zu dir kommen und sagen, wir wissen, wir haben ein tolles Gesundheitssystem und ein tolles Bildungssystem, aber wir brauchen Freiheit. Da habe ich gesagt, Jan, was ist Freiheit? Und dann hast du dann Konsumdinge zu hören gekriegt. Und das ist ein echtes Problem und da müssen wir drüber grübeln, wenn wir mit dieser Gesellschaft hier brechen wollen. Und das müssen wir, weil sonst verrecken wir. Also fangen wir mit dem Wertesystem an. Also den Versuch hat es immer wieder gegeben. Der hat eigentlich besonders gut in den Anfangsjahren funktioniert. Sicherlich nicht in der ganzen Gesellschaft, also das ist sicherlich Illusion, aber der Enthusiasmus, auch die Opferbereitschaft in einer komplizierten Situation etwas Neues aufbauen zu können, hat offenbar in allen Ostblockländern, auch in der DDR, Menschen zum Handeln gebracht. Schwierig ist natürlich, das tatsächlich in die weiteren Generationen hineinzutragen. Und dort hapert es. Das ist vielleicht mal auch eine Literaturempfehlung. Es gibt Arbeiten des Jugendforschungsinstituts der DDR von Friedrich und anderen, die versucht haben, über Jahre hinweg das mal sich anzugucken. Und man stellt dort fest, dass Ausgang der 70er Jahre insbesondere bei der jungen Generation ein Bruch eintritt. Ein Bruch eintritt, zum einen offenbar verbunden mit dem Abschwächen des Feindbildes, was mit Spannungspolitik und vielen anderen Dingen zu tun hat, auch damit zu tun hat, dass auch sichtbarer wird und auch in der Gesellschaft diskutiert wird, dass eine militärische Konfrontation tödlich ausgehen würde. Also nicht nur, dass das Feindbild schwächer wird, sondern auch, dass das Risikobewusstsein größer wird. Und die andere Seite ist tatsächlich das Begreifen vieler Jugendliche, dass Konsum, dass auch die kulturellen Angebote im Westen offenbar überzeugender sind als das, was der Realsozialismus anbietet. Ich habe dafür keine Lösung, aber das ist genau die Schwierigkeit, woran sicherlich zu erklären ist, dass es insbesondere auch junge Menschen sind, die dann im Sommer 1989 auch bereit sind, Risiken einzugehen. Die sind zwar überschaubarer, als direkt über die Mauer zu springen, aber sie sind natürlich vorhanden, auch wenn ich in die Botschaften rübergehe oder über die grüne Grenze in Ungarn. Also das muss man, denke ich, mal überlegen. Ich glaube, Frederik hat das schon vollkommen zu Recht gesagt, dass die Sozialismusentwicklung ist tatsächlich eine Entwicklung, die vollzogen werden muss. Ich hatte es vorhin nur an einem Beispiel der DDR, wo ich so 5 Stadien mal deutlich gemacht habe, versucht aufzuzeigen. Aber die Hauptschwierigkeit ist tatsächlich, wo gelingt es diesem Realsozialismus oder gelingt es nicht tatsächlich, sich von dieser ursprünglichen Konstruktion zu lösen und tatsächlich Verhältnisse zu schaffen, wo demokratische Aktivitäten der Bürger eingefordert werden und praktizierbar werden. Es ist darauf hingewiesen worden, dass es immer so kleine Phasen gegeben hat, wo das kritische Intellektuelle eingefordert haben, wo das gelegentlich auch als ein Zugeständnis seitens der Führung angeboten worden ist, aber nicht durchgehalten worden ist. Aber im Prinzip die entwickelste Form eines solchen komplexen Reformansatzes hätte man möglicherweise in der Tschechoslowakei sich angucken können. Der Ansatz, der dort zunächst mal im Frühjahr 68, im Sommer 68 da war, hat das durchaus beinhaltet. Allerdings ohne Garantie, dass das tatsächlich zur Stärkung des Sozialismus hätte führen müssen, das hätte auch nach hinten losgehen können. Aber wie gesagt, das Experiment ist, wie wir wissen, durch Panzer der Sowjetunion und der Verbündeten entschieden worden. Damit zusammenhängt natürlich auch ein Blick auf diese innere Sozialstruktur und die Notwendigkeit, die politisch zu beherrschen. Natürlich können wir sagen, also selbstverständlich war es ein Staat der Arbeiter und Bauern und der werktätigen Intelligenz. Okay, dann gab es noch so ein paar mittelständische oder kleinere Unternehmer, die in dieser Gesellschaft eine Rolle spielen, das muss man organisieren. Eine Tücke dieser realsozialistischen Konstruktion besteht allerdings darin, dass die Arbeiterklasse natürlich nominal die führende Klasse gewesen ist. Dass sie außerordentlich weitgehende Rechte und Möglichkeiten erhalten hat, aber dass das politische System natürlich so organisiert gewesen ist, dass die führende Partei der Auffassung war, naja, ganz so reif ist diese Klasse natürlich noch nicht. Und wir müssen eigentlich stellvertretend, sicherlich stützt auch die besten Kader dieser Klasse, aber eigentlich müssen wir stellvertretend für sie diese führende Rolle ausüben. Und das führt natürlich zwangsläufig auch zu gewissen Konflikten, weil es natürlich nicht immer ganz gelingt, die Stimmungen dieser Klasse zu erkennen. Das ist in der DDR am stärksten die Hose gegangen 1953. Die Konsequenz, die die SED daraus gezogen hat, also wir können ja alles machen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, aber auf jeden Fall dürfen wir die Arbeiter nicht in eine Situation bringen, dass sie gegen ihren eigenen Staat auftreten. Also Preise darfst du nicht erhöhen, du darfst also in diesem Bereich auch mit den Normen musst du außerordentlich vorsichtig sein. Das haben wir tatsächlich in den Jahren 1989 durchgehalten. Allerdings hat das nicht unbedingt zur wirtschaftlichen Lizenz beigetragen. Das muss man, denke ich, mal Hinterkopf haben. Also was Gerd vorhin von Siegfried Wenzel vorgelesen hat, und das natürlich jetzt seine Interpretation war, naja, da hätte man gesehen, wie Wirtschaftsfunktionäre doch eher marktwirtschaftlich denken, ist sicherlich die eine Sicht. Die andere Sicht, die man vielleicht darauf haben könnte, dieser Arbeiterklasse, auch wenn sie vielleicht an der politischen Machtausübung nicht ganz so unmittelbar beteiligt war, hat es verstanden, dass sie auch in einer Gesellschaft lebt, wo sie tatsächlich die führende Kraft ist, die gesellschaftliche Normen setzen kann. Und wenn die nicht von der Führung zugestanden werden, dann muss man sich eigene Freiräume organisieren. Also das ist was zum Teil so mit dieser arbeiterlichen Gesellschaft oder ähnliches, auch die soziologische Literatur geistert, ist durchaus ernst zu nehmen. Also die haben natürlich tatsächlich ihre Freiräume erkämpft. Das hat dazu geführt, dass der Arbeitsdruck natürlich nicht ganz so hoch war, wie es der Wirtschaftsfunktionär gerne gehabt hätte. Und haben damit auch vielleicht ein Stück Emanzipation für sich organisiert. Aber ja, das erzählt er immer. Aber mit dem Problem, dass, wie gesagt, dass für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und damit die Möglichkeit, dass diese Klasse diese Aufgabe wahrnehmen kann, nur bedingt zu lösen ist. Die Vorstellung Diktatur des Proletariats als eine Klassendiktatur, nicht als diese brutale Diktatur, die ja auch dahinter steht, wir haben ja heute auch eine Diktatur der Bourgeoisie, wo wir auch nicht gerne drüber reden, ist sicherlich mit der Vorstellung vor allem verbunden, dass das eine kurze Übergangsphase ist. Also die hätten wir in den 70 Jahren Spielen dreimal schaffen müssen. Oder vielleicht auch viermal. Hat auch nicht ganz funktioniert. Ja, Minute. Okay. Gerd, möchtest du noch was dazu sagen? Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Vorhin hatte jemand gefragt, sozusagen irgendwie etwas zur Schuldfrage, woran der Sozialismus gescheitert wäre. Also ich würde dort überhaupt gar keine Schuldfrage setzen. Also meiner Meinung nach hat sich schlicht und ergreifend dort der stumme Zwang normaler kapitalistischer Verhältnisse ausgetobt. Und dagegen kann man als Individuum eigentlich kaum was machen. Ich hatte das ganz am Anfang in meinem Vortrag schon mal versucht zu erklären. Die sozialistische Wirtschaft war eine Warenwirtschaft, und sie war gleichzeitig eine Staatswirtschaft. Beides widerspricht sich nicht. In der Frühphase des Kapitalismus waren die meisten Betriebe entweder im Staatseigentum oder sie waren staatlich kreditiert. Auf jeden Fall waren sie staatlich gesteuert. Das war in der Frühphase des Merkantilismus. Der Merkantilismus ist erst Anfang des 19. Jahrhunderts dort von der liberalen Ideologie verdrängt worden. Und die Folge war die ganz normale kapitalistische Ökonomie, wie wir sie jetzt kennen, in normalen Anführungsstrichen. Der Sozialismus hat sich die Staatswirtschaft nicht ausgedacht, er hat sie übernommen, und zwar vom Kapitalismus. Staatswirtschaft hat es auch im Kapitalismus, auch in seiner entwickelten Phase, zwischenzeitlich immer schon gegeben. Zum Beispiel die Kriegswirtschaft des Ersten Weltkrieges und des Zweiten Weltkrieges war Staatswirtschaft. Der Staat hat dort den Unternehmern diktiert, was sie zu produzieren hatten, hat ihnen die Preise diktiert und hat die Löhne festgefroren. Und die Unternehmen haben sich gefallen lassen, weil sie wussten, der Krieg ist irgendwann mal vorbei und wenn wir gewonnen haben, können wir den ganz großen Reiber machen. Der Unterschied zwischen dem, was der Sozialismus gemacht hat, war nur, dass er diese Phase der Kriegswirtschaft ins Unendliche verlängern wollte. Und genau das hat nicht funktioniert. Weil er hat zwar die innerstaatliche Konkurrenz ausgeschaltet, indem er dort die Löhne gesetzlich festgeschrieben hat und die Preise gesetzlich festgeschrieben hat und fast die gesamte Wirtschaft verstaatlicht hat und nur ganz winzige Reste von Privatwirtschaft gelassen hat und alles versucht hat, bis ins Letzte zu reglementieren und zu steuern und den Außenhandel monopolisiert hat. Aber was er nicht machen konnte, war den Weltmarkt abzuschaffen, weil in den war er nämlich selber eingebunden. Und über den Weltmarkt, wo er sozusagen der sozialistische Staat als Unternehmen agiert hat, er war ja dann sozusagen ein gigantisches Unternehmen, über den haben sich dann die ganzen kapitalistischen Gesetze wieder durchgesetzt. So, Patrick hat es sehr richtig gesagt, die DDR hatte eine hervorragende Sozialgesetzgebung, das ist wenig bekannt, das stimmt, hatte sie, aber gerade dadurch war sie den Staat, den Volkswirtschaften, die so eine hervorragende Sozialgesetzgebung nicht hatten, wirtschaftlich unterlegen. Und in der DDR hatten die Arbeiter recht gut verdient. Also es hat niemand gehungert und die wichtigsten Sachen kriegte man auch. So, aber gegenüber den Staaten, da wo die Leute wirklich ausgequetscht wurden bis zum geht nicht mehr, da war die sozialistische Wirtschaft wieder unterlegen. Das war schlicht und ergreifend ein Konkurrenzkampf zwischen verschiedenen Volkswirtschaften und den Kampf konnte man halt in dem Augenblick, wenn man wirklich die klassischen Forderungen der Arbeiterbewegung in seine eigenen Gesetzgebung integriert, und das hat man gemacht, war man dann in dem Augenblick auf der Verliererseite. Das war wirklich nur eine Frage der Zeit, wann sich dann das durchsetzt, und das hat es dann leider gemacht. Und ich sage mal, wenn Patrick hier sagt, die Genossen hätten einfach gegenüber den Schulden ein bisschen cool sein müssen, dann sage ich mal schließlich, das ist aber nicht so einfach, ja. Wenn man seine Schulden nicht bezahlt und sich den Erpressungen des Gläubigers nicht beugt, ja, dann ist man nicht mehr kreditwürdig und dann ist man von allen Handelsbeziehungen abgeschnitten. Da wird keiner mehr auf der Welt mit einem mehr Geschäfte machen. Na, das halten wir durch. Entschuldigung, also ist es ein aktuelles Beispiel. Momentan haben wir es ja in Griechenland. Ja. Hoffentlich halten Sie ja, vielen Dank. Da Patrick schon in der Viertelstunde jetzt weg muss, würde ich jetzt noch mal drei Wortmeldungen aufnehmen. Da war einmal vorhin du, dann oder nicht mehr. Ansonsten da hinten und ja, schön. Ich nehme jetzt nochmal drei auf. Nicht, dann lieber einen hinten und ja, schön. Erstmal haben wir. Bitte auch eine Frage stellen. Ja, sehr schön. Ja, sehr gerne. Und ich bin auch der Meinung, dass Putin recht hat, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts war. So, jetzt meine Frage stellt. 1991 hat sich der Warschauer Pakt aufgelöst. Und die NATO brauchte natürlich zu ihrer Rechtfertigung einen neuen Feind. Wer war denn dieser Feind? Damals konnte es Russland nicht sein, sondern das war eben übergreifend der Islam. So, und sie haben es einfach geostrategisch. Bitte eine kurze Frage stellen, bitte. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ja, sie haben es nicht geostrategisch hinbekommen, dass das eben in dem Sinne jetzt also gewirkt hat. Und was, du bringst mich aus dem Konzept. Ja, hast du eine Frage oder nicht? Ja, ich habe eine Frage. Eine sehr wichtige Frage, eine Überlebensfrage habe ich ganz konkret. Ja? So, und was soll ich denn jetzt ganz konkret jetzt noch weiter sagen? Also, Hilfe. So, und geostrategisch geht es darum, Russland und China einzukreisen. So, und jetzt ist die Frage, meine Frage ist jetzt ganz konkret. An Patrick Höbel, meinetwegen. Suchen die NATO-Mächte die große Konfrontation mit Russland und China, jetzt aktuell, vor die Ukraine, als verzweifelten Ausweg aus ihrer kapitalistischen Krise? Die zweite geht zu Kuba, aber das darf man nicht. Okay, dann noch, da hinten noch eine andere, jemand anderes? Ja. Also ich meine, jetzt gerade im Hinblick der vergangenen Jahre sind ja sehr viele Debatten um die DDR und eben auch um die Ereignisse 1989. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass das Meine Frage bezieht sich so ein bisschen, weil der Titel der Veranstaltung hieß ja, was bedeutet eigentlich 89 für die Linke heute? Und das ist eigentlich noch gar nicht verhandelt worden. Vor allen Dingen, jetzt sind 25 Jahre vergangen. Für die meisten Leute meines Alters ist die DDR tatsächlich nur irgendwie als eine vage Erinnerung irgendwie da. Und gerade irgendwie die, auch für die Linke und wie man die Linke irgendwie vielleicht auch in Westeuropa 68 versteht und so weiter, ist eigentlich dieser ganze Kontext des Ostblocks gar nicht im Bewusstsein. Und gleichzeitig auch nicht, was das irgendwie für politische Programmatik heute bedeutet. Und da ist doch, da wäre die Frage, was hat eigentlich die Sowjetunion, die DDR, was ist das für eine politische Hinterlassenschaft? Vor allem, du hast gesagt, Patrick, dass du da dem irgendwie ganz optimistisch gegenüberblickst. Auf der anderen Seite könnte man sagen, dass eigentlich die Kernforderungen der Linken und vor allen Dingen der sozialistischen Linken im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts vor allen Dingen erstens eine politische Partei der Arbeiterklasse aufzubauen, zweitens die Staatsmacht zu ergreifen und drittens eine Planwirtschaft einzuführen, dass die eigentlich alle heute komplett diskreditiert sind. Und das macht sich irgendwie auch in der politischen Konfusion heutzutage bemerkbar. Wie können wir irgendwie auf diese Geschichte zugreifen und was bedeutet das für heute? Gut, vielen Dank für die Fragen. Wie gesagt, Patrick muss bald gehen, deswegen würde ich dir jetzt das Wort übergeben und dann gleichzeitig auch das Schlusswort und danach können die anderen noch die Fragen stellen. Also ihr müsst dann wirklich verzeihen, wenn ich abhaue und mein Zug fährt um 10 nach 10 Uhr. Ich habe auch Preisbindung. Ich fange mal an mit der ersten Frage. Also ich sehe das noch nicht mal so, dass die NATO-Staaten alle tatsächlich eine Interessensidentität nur hätten. Die haben eine Interessensidentität in der Einkreisung von China und Russland, auch durchaus Russland als einen möglichen aufstrebenden Konkurrenten einzugreisen. Aber ich glaube, sie haben vor allem noch die Kombination mit durchaus auch unterschiedlichen Interessen. Also meine größte Angst ist immer die, dass der US-Imperialismus durchaus sagt, naja, diese Ukraine ist von uns ganz schön weit weg. Gleichzeitig könnten wir dort ein bisschen zündeln und damit den potenziellen Gegner Russland ein bisschen zumindest blockieren. Und wir könnten aber auch dem potenziellen Gegner der aufstrebenden EU unter Führung des deutschen Imperialismus einen kleinen Brand an den Rand legen, der die auch beschäftigt. So, weil man muss ja nicht davon ausgehen, dass imperialistische Interessen, auch unterschiedliche innerimperialistische Interessen, sich immer rational austragen. Also beide imperialistischen Weltkriege hatten rationale Gründe, aber sie hatten auch immer irrationale Gründe. Und insofern sehe ich die Kriegsgefahr heute immens und ich sehe sie wirklich mitten in Europa, nämlich in der Ukraine. Und was dort im Moment passiert, das ist ja wirklich wahnsinnig schlimm. Und da versagt zum Teil die Linke tatsächlich. Also diesen Imperialisten der NATO, der EU, der Bundesrepublik nicht mehr in den Arm zu fallen und zuzugucken, wie ein Steinmeier Faschisten hoffähig macht und das zuzulassen, das sind wirklich Undinge. Da sind wir alle scheiße. Das müssen wir einfach mal so sagen und das müssen wir ändern. So, was jetzt die Frage Darstellung der DDR angeht, also ich finde, das ist relativ durchschaubar. Man muss die DDR delegitimieren und die Sowjetunion delegitimieren, damit man jegliches Nachdenken über einen sozialistischen Ausbruchsversuch delegitimiert. Das steckt im Kern dahinter. Und das Schlimme ist, dass das ja auch wirkt bis in die Reihe der Linken rein. Diesen Unsinn vom Unrechtsstaat, das ist doch nichts anderes als die Entwaffnung vor dem Klassengegner. Ich bin ja völlig dafür, dass wir in so einer Runde wie hier innerhalb der Linken sehr kritisch darüber diskutieren, was lief in der DDR scheiße. Aber sobald wir in solch einer Diskussion anfangen, einzuknicken und einen Kniefall zu machen vor dem Klassengegner, dann entwaffnen wir uns selber. Und deswegen darf man sich darauf nicht einlassen. Man muss wirklich sehr genau analysieren, warum gab es Phasen in der Existenz der DDR und der Sowjetunion, wo es eine hohe Identifikation der Massen, der Klasse mit dem Staat und mit dem Sozialismus gab, und warum gab es Phasen, wo es die nicht gab, und warum gab es dann die Phase, wo es nicht mehr ausreichte? Da bin ich wirklich dafür, eine kritische Diskussion zu führen. Aber unter uns, unter den Linken, und nicht mit denen, von denen wir wissen, dass ihr ganzes Ziel eigentlich nur das ist, die Menschen weiter auszubeuten, die Arbeiterklasse weiter zu unterdrücken und den Sozialismus von der Landkarte zu putschen. Mit denen haben wir nicht darüber zu diskutieren, was da falsch gelaufen ist. Wir können ihre Argumente mal hören, aber sie sind nicht die, wo wir erwarten können, dass sie mit uns eine Debatte darüber führen, mit dem Ziel, daraus zu lernen, wie wir das nächste Mal besser machen können. Sie wollen nur eine Debatte, warum es kein nächstes Mal gibt. Und jetzt habe ich eine Frage vergessen. Die Kernforderung, diskreditiert. Ach so, die Kernforderung. Ja, aber da könnten wir doch auch mal ein bisschen offensiver rangehen. Also ich finde... Und übrigens, das gilt sogar für kapitalistische Managementkreise, in denen ich mich manchmal bewege. Also es gibt doch keine Sau, die behauptet, dass es ohne Planung ginge. Oder es gibt doch keine Sau, die nicht merkt, dass die Anarchie der kapitalistischen Produktionsweise gelegentlich auch für den Kapitalismus Probleme mit sich bringt. Und es gibt ja noch nicht mal die Klugen unter Ihnen, die nicht behaupten, dass Kapitalismus zu Arbeitslosigkeit, zu Armut etc. pp. Führt. Das Problem sehe ich eher immer ein bisschen andersrum. Wir haben nicht mehr das Selbstbewusstsein, das zu sagen. Also wir müssen ja jetzt nicht sagen, der reale Sozialismus war das Paradies auf Erden, aber deswegen nicht mehr zu sagen, dass der Kapitalismus der Todfeind der Menschen ist, und das auch deutlich zu machen, an Mexiko, an den Kindern, die verhungern, an den Menschen, die in Drecklöchern wohnen, das sind doch Ergebnisse der kapitalistischen Produktionsweise. Und wir sprechen das viel zu wenig aus. Und ich glaube, wenn wir das mehr aussprechen, dann kommen wir ganz schnell in eine Debatte, was wirklich diskreditiert ist und was nicht, weil man dann nämlich entdecken wird, dass es ohne eine Planmäßigkeit nicht geht und dass es auch nicht geht mit dem privaten Besitz an Produktionsmitteln, weil das logischerweise immer wieder zur Konkurrenzsituation führt, und das führt immer wieder zur Krise, und die führt immer wieder zum Krieg. Und erleben tun wir es eigentlich. Warum sagen wir es nicht lauter? Also insofern, ich finde, wir sollten weniger darüber reden, was diskreditiert ist an unseren Werten, sondern mehr darüber reden, wie wir den Kapitalismus diskreditieren. Und da müssen wir nur auf seine Realität hinweisen. Ja, vielen Dank. Ich schaue auf der Teilnahme. Tschüss. Tschüss. Wo ist meine Tasche? Möchte jemand direkt entgegnen und auf die Frage eingehen? Ich wollte jetzt nicht totquatschen hier. Na gut, ich mach's mal. Ich beziehe mich jetzt mal vorhin auf diese Frage vorhin, DDR etwas anderes als Mauer und Stasi und sowas. Ich würde es ein bisschen anders sehen. Erstmal, die DDR kann man nicht irgendwie durchgehend bezeichnen. Die DDR der 50er Jahre war anders als die der 60er, die der 60er war anders als die der 70er, und die der 70er war anders als die der 80er. Ich werde jetzt mal nur was zu den 80er Jahren sagen, und sagen wir mal, ab Mitte der 80er Jahre war es deprimierend. Nicht wegen Repression, also der Normalbürger hat von Repression eigentlich überhaupt nicht mitgekriegt. Das richtete sich wirklich nur gegen den politischen Untergrund, und der war winzig. Das wird heute ganz anders dargestellt, aber diese Untergrundgruppen, die es ja wirklich gab und die auch aktiv waren, das waren nicht mehr als ein paar hundert Leute. Und die wurden ständig auch ausgedünnt hier, weil immer, wenn gerade mal jemand festgenommen wurde, dann landete der ein paar Tage später im Westen. Naja. Es war schlicht und ergreifend deprimierend, weil man merkte, dass man in einer miserablen Wirtschaftslage steckte, nichts dagegen tun konnte und niemand etwas dagegen unternahm, und jeder behauptete, dass es überhaupt nicht wahr wäre. Also in den Zeitungen wurde ständig das Gegenteil geschrieben, im Radio wurde das Gegenteil gesagt. Wenn du mal zum Parteisekretär ging und dich beschwerte, dann sagte er, du hast nicht die richtige politische Einstellung. Ich sag mal so, die späte DDR war eine Gesellschaft, in der unwahrscheinlich viel gelogen wurde. Das ist eine Sache, die mir heute noch missfällt und für mich war deswegen das Jahr Ende 89, obwohl ich genau weiß, dass es letztendlich eine Katastrophe hervorrief, es war doch irgendwie so etwas eine Befreiung, weil ich mich pausenlos mit Leuten beschäftigen musste, von denen ich wusste, die belügen mich oder ich muss sie belügen. Mich selber schließe ich dabei nicht aus. Also ich musste in meiner Arbeit auch hier falsche Berichte abgeben, weil ich schlicht und ergreifend dazu verpflichtet war. Jeder wusste, die Zahlen sind gedrückt, aber die sie mir gaben, die wussten es und die sie von mir nahmen, die wussten es auch und haben gesagt, funktioniere mal. Ja, das ist es halt so. Ich habe deswegen auch nie meine Akte bei der Stadtsicherheit eingesehen, weil ich sicher bin, alles, was da drin steht, ist auch alles gelogen. Mache ich einfach nicht. So, ich wollte jetzt einfach mal nur ein kleines Beispiel bringen, sozusagen als Anekdote. Ich kam da gerade aus Dresden zurück, wo ich gegen Helmut Kohl demonstriert habe. War den ersten Tag wieder auf Arbeit, schlage das neue Deutschland auf, ich weiß es noch heute, Seite 2, linke Spalte, eine ganz, ganz winzig kleine Notiz. Die Studenten der Humboldt-Universität rufen dazu auf, gegen die deutsche Wiedervereinigung zu demonstrieren. Das im neuen Deutschland. Ort West-Berlin, Spandau. Im neuen Deutschland ein Aufruf, in West-Berlin demonstrieren zu gehen. Mauer war ja schon offen. Das ist interessant. Nun ja, ich ging hin, lauter rote Fahnen und lauter Leute, die einen Flugblätter in der Hand drücken und irgendwelche Bullen, die einen ganz böse angucken. Und ich dachte, irgendwie kommt mir das bekannt vor, es kommt mir bekannt vor, es bekommt mir. Mensch, ich bin in einem Roman von Franz Josef Degenhardt gelandet, der gefällt mir. Ich glaube, in dem bleibe ich. Also für mich war die DDR dann in dem Moment vergessen, ich wusste, wo ich hingehört. Vielen Dank, Herr Stefan, du hast das Schlusswort. Also wie gesagt, die späte DDR kann man sicherlich unterschiedlich erleben, auch wenn ich da eine Einschätzung dieser Stagnation und auch Apathie die auch unterstreichen würde. Aber es war natürlich eigentlich ab 1985 auch eine Zeit, wo diskutiert worden ist. Auch diskutiert in der Partei. Sehr aufmerksam das verfolgt worden ist, was in der Sowjetunion mit Gorbatschow eingeleitet worden ist, aber auch mit den Enttäuschungen, die spätestens ab 87, 88 eintraten, als die Reformansätze in der Sowjetunion offenbar nicht so funktionierten, wie man sich das erhofft hatte, wo Arbeiter streiken, wo es nationale Unruhen und Ähnliches gegeben hat. Also es war also, wie gesagt, eine sehr zwiespältige Erfahrung. Aber das ist eigentlich nicht das Problem. Ich glaube, dass das Kernproblem, was eigentlich die Veranstaltung ja so ein bisschen unterläuft, Linke werden sich, wenn sie künftig Politik machen wollen, mit dieser Geschichte des Realsozialismus weiter auseinandersetzen müssen. Die Hoffnung, die ich auch in meiner Partei immer wieder erlebe, dass man irgendwo einen Schlussstrich ziehen kann und dann auf einer weißen Tafel, unbelastet von dieser Vergangenheit, Politik machen kann, die links sein soll, wird nicht funktionieren. Da schützt uns ein bisschen auch der Klassengegner, weil er uns das immer wieder um die Ohren haut. Aber es setzt natürlich voraus, dass wir diese Geschichte des Realsozialismus auch der DDR in ihrer ganzen Differenziertheit versuchen, uns anzueignen. Man muss die sicherlich historisieren, man muss gucken, was zu diesen Zeiten möglich, machbar und machbar gewesen ist, was für Konflikte es existiert haben. Man muss wegkommen von diesen etwas verzweifelten Versuchen, die DDR vielleicht nur mit dem NS-Regime zu vergleichen, oder man muss vielleicht auch gucken, wie war das da in der Weimarer Republik, wie war das in der Bundesrepublik zur gleichen Zeit und wird da natürlich manche Dinge feststellen, wo die DDR vielleicht ganz gut abschneidet, wo es vielleicht analoge Entwicklungen gibt. Die stalinischen Großbeuten in Moskau, in Warschau oder in der Berliner Stalinallee haben natürlich auch ihre Entsprechung nicht nur in der NS-Architektur, sondern das ist Architektur, die in den 30er Jahren weltweit eine Rolle etwas spielte. Da brauchte man etwas Machtorientiertes, aber wer drin wohnte, da gab es doch schon einen kleinen Unterschied. Also das wird man in vielen kleinen Elementen sicherlich immer wieder versuchen müssen zu machen, das genau zu betrachten. Wird eben aber sich auch klar sein müssen, dass dies in einer Situation immer stattfand und auch künftig stattfinden wird, die man mit Klassenkampf und Systemauseinandersetzung vielleicht nicht ganz falsch beschreibt. Das erlebt heute Kuba, das erlebt heute Venezuela in besonderer Form. Und die Ausgangsbedingungen derjenigen, die eine alternative Gesellschaft errichten oder verteidigen wollen, wird da immer nicht so ganz günstig sein. Dass diese Delegitimation stattfinden muss aus Sicht der heute Herrschenden, ist, denke ich mal, naheliegend. Da kann man Louis Patrick zustimmen. Natürlich ist dies ein Gegenentwurf, den man mit allen Mitteln aus der Geschichte tilgen muss, weil er sonst vielleicht irgendwo Menschen, die unterdrückt oder belastet oder schlechter behandelt werden, auf eine dumme Ideen kämen. Man muss sicherlich aber auch sehen, dass die Hoffnung, die die Herrschenden hatten, Anfang der 90er Jahre, der Fukuyama hat das ja uns versprochen, mit dem Ende der Geschichte, die kapitalistisch neoliberal ausgerichtete Marktwirtschaft und die kapitalistische Demokratie haben obsiegt oder nichts anderes kann mehr funktionieren, offenbar ja so nicht eingetreten ist. Und hier ist vorhin angesprochen worden, die aktuellen Konflikte, die sich in Richtung China und Russland bewegen. Hier haben wir natürlich die Schwierigkeit, dass dieses tolle Empire, was uns auch linke Theoretiker versprochen haben, mit diesem einheitlich handelnden Kapitalismus durch eine Supermacht vollends repräsentiert, offenbar nicht funktioniert. Es gibt offenbar wieder innerimperialistische Widersprüche, zwischenimperialistische Widersprüche. Und das ist natürlich der Vorteil von solchen Staaten wie Russland oder wie China, dass sie zwar eine sozialistische Phase durchlaufen haben, aber auch wenn sie das, China sicherlich etwas weniger, aber Russland etwas mehr abgelegt haben, aber trotzdem als Nationalstaaten, als Großmächte weiter existieren. Und sicherlich dort auch eigene Kapitalinteressen haben, die in dieser Welt vertreten wollen und die offenbar nicht identisch mit denen sind, die die USA oder die Europäische Union in den Steuern der Bundesrepublik und ihrer engen Freundschaften sich darstellen. Also das sollte man vielleicht auch im Blick haben. Vor der Frage des Bruchs mit einer kapitalistischen Gesellschaft stehen wir, denke ich mal, auch künftig. Sie bleibt auf der Tagesordnung. Sicherlich muss man all das, was du vorhin aufgeworfen hast, ob das mit einer Partei die klassische Form der politischen Machteroberung, die Errichtung einer Planwirtschaft in den Formen sein kann, die wir im 20. Jahrhundert uns ausgedacht haben, das ist vermutlich kritisch nach diesen Erfahrungen zu hinterfragen. Aber ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir gucken, was da gemacht worden ist, was vielleicht so auch nicht zu machen mehr ist. Ob es gut ist, dass da eine alleinbestimmende, alleinselig machende Partei, die alle Oppositionellen, das heißt Oppositionellen, alle anderen Meinungen in ihren Reihen versucht auszuschließen, funktionieren kann. Das war damals schon fragwürdig, ist sicherlich künftig auch fragwürdig. Aber das wird immer an jede Generation von Linken eine neue Herausforderung sein, der sie stellen muss. Insofern sicherlich eine wichtige Erfahrung von 40 oder 70 Jahren Realsozialismus, sicherlich auch ein wichtiger Bruch in der Weltgeschichte, der, denke ich mal, auch Fortschritt herbeigeführt hat. Aber es heißt eben, diese Geschichte des Realsozialismus wirklich in ihrer Komplexität zu begreifen, auch bereit zu sein, mit dem Unrecht, mit den Verbrechen sich auseinanderzusetzen, aber eben auch die Leistungen, die Errungenschaften dieser Gesellschaft in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit auch aneignen. Das wäre vielleicht das, was wir auf den Weg mitnehmen können, wenn du sagst, ich weiß das Schlussurteil. Ja, vielen Dank an die Referenten, vielen Dank an euch, dass ihr alle da wart. Ich denke, wir sollten jetzt auch Schluss machen und wir können die Diskussion gerne noch weiterführen in der Volkswirtschaft, wo wir uns jetzt noch treffen. Und ja. Ja, danke. ihr noch mit? Was trinken? Oder? Muss mal meine Frau fragen. Ein Absacker würde ich noch trinken und dann müsste ich auch wieder zu diesem Hotel. Das ist kein Problem. Das habe ich bezahlt. Ja. Ich gebe dir, die bringe ich auf jeden Fall noch hin. Ich gebe dir eine ganz sichere Sache aus. Das ist irgendwie verloren, aber. Achso, das ist die vom Hotel? Ja, ja. Ich wollte mal die Adresse von... Meine Adresse, ja, die kann ich dir aufschreiben. Aber ich schicke sie dir einfach per E-Mail, die ist am besten. Dann mach das so, dass man die Unterlagen dann austauscht. Genau, ja. Ich meinte, also, ich kann Markus jetzt nicht mehr. Ja, Markus jetzt nicht mehr.